Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhopper Podcast. Dieses Mal im Angebot High Life von Claire Denis. Ja, und ich freue mich wieder, dass ich wieder einen Gast habe, letzte Ausgabe auch schon und dieses Mal zum zweiten Mal Anni wieder mit im Studio, wenn wir das mal so nennen können. Eigentlich sind es mal irgendwelche Wohnzimmer, wo auch immer wir halt gerade sind, wo wir aufnehmen. Und Anni hat mit mir Highlife geguckt, mit noch einigen anderen Leuten, aber ja, du bist zu Gast, um dich zu diesem Film zu äußern und was du davon gehalten hast. Ja, danke, ich habe viel zu sagen. Kurz zur Erklärung, was Highlife ist. Highlife ist ein Science-Fiction-Film von der französischen Regisseurin Claire Denis. Ich persönlich kannte die auch gar nicht, weil du hattest ja gerade kurz das Thema mit den Namen und so. Ich habe die kurz gegoogelt. Die macht seit vielen Jahren Filme. Also die hat, glaube ich, schon 35 Filme gemacht oder so. Aber das ist ihr erster englischsprachiger. Die hat sonst immer halt im französischen Filme gemacht. Und der einzige Grund, warum High Life nicht französisch ist, habe ich gestern gelesen, ist nur, weil sie gesagt hat, für sie ist es unlogisch, dass im Weltall französisch gesprochen wird. Wenn, dann Englisch oder Russisch, war ihre Logik. Und deswegen hat sie den in Englisch gedreht. Das ist der einzige Grund. Aber genau deswegen hat der Film halt auch dementsprechend die deutschen Kinos vielleicht ein bisschen breiter erreicht, auch wenn es absolut ein kleiner Indie-Film ist. Ihr letzter Film hieß, ich glaube, irgendwie das Strahlen der Sonne oder irgendwie sowas in der Art. Der lief bei uns auch. Ich weiß noch, den hatte ich im Scharfrichter sogar. Aber ich habe ihn nicht mal gesehen. Also ich habe dann alles angeguckt, was sie so gemacht hat und ich habe von nichts davon je gehört sogar. Aber das ist halt auch wirklich Arthouse-Kino. Also, da kennt man nicht alle. Und die hat, glaube ich, schon einen gewissen Namen, einen gewissen Ruf und so. Aber eben, ich bin mit ihr auch komplett gar nicht, also überhaupt nicht vertraut. Und wahrscheinlich sollte ich sein. Also das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Wenn Leute glauben, man wäre ein richtiger Filmfreak. Und dann gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, ich habe noch nie davon gehört. Und viele würden sagen, ja, das ist aber, oh Gott, das Werk von Claire Denis. Empörung ist groß. Wie kannst du das nicht kennen? No. Und so, ja, weil man kennt nicht alles. Und gerade mit dem französischen Kino habe ich ja auch manchmal meine Probleme, aber eigentlich, wenn es so Dramen und so, ja, so, ja, Psychozeug ist vor allem, finde ich aus Frankreich immer eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch, weiß nicht, was sind deine Berührungspunkte mit dem französischen Film? Ja, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also ich habe einige Serien auf Netflix geschaut. Ach so, die aus Frankreich waren? Ja, also ziemlich sicher oder auf jeden Fall diesen Touch irgendwie hatten, die in Frankreich spielten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meistens irgendwie super langatmig sind und halt alle irgendwie diesen strangen Touch haben, den ich jetzt auch bei High Life auf jeden Fall gefühlt habe. Aber ja, ich finde, bei Serien dauert das halt alles immer noch ein bisschen länger, deswegen habe ich die eigentlich alle nicht wirklich fertig schauen können. Okay, okay. Weil wir hatten das Thema ja neulich erst wieder wegen französischen Komödien und da hast du, glaube ich, schon gesagt, dass du, Monsieur Claude, glaube ich, kennst du auch und Ziemlich beste Freunde hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal gesehen, nehme ich an. Aber ich finde, die zielen schon auch eher auf die breite Masse ab, eindeutig. Absolut, ja, das also ist das Mainstream-Kino aus Frankreich, würde ich sagen, sind die Komödien. Und so die Psychodramen, so da kenne ich manche Sachen von ihnen, die sind dann nicht mal unbedingt von Franzosen, aber mit Franzosen, also die Schauspieler oder so. Und eine von den Hauptdarstellerinnen hier auch, Juliette Binoche, das ist die Ärztin. Debs. In dem, genau, Debs, glaube ich, heißt sie Debs oder irgendwie sowas. Ja, mit dem Namen bin ich auch schwer. Die haben sie auch kaum erwähnt, also. Er heißt Monty, das weiß ich auch noch, die Hauptfigur. Monty und Willow war das Kind. Aber das ist alles, glaube ich. Ansonsten bin ich auch ziemlich blank. Generell ist es mit dem Film, also kurz so die Story, ich habe gestern überlegt, ich wollte mir einen Satz aufschreiben, so die Logline, und habe überlegt, was soll ich aufschreiben, ohne schon mindestens eine halbe Stunde in den Film reinzuspringen. Und habe mir dann irgendwie, was habe ich mir zusammengeschrieben? Eine Gruppe von jungen Menschen unterziehen sich einer experimentellen Weltraumreise. Und so viel mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Das erfährt man allerdings auch erst irgendwie 30 Minuten, nachdem der Film angefangen hat. Schon. Aber um so vielleicht so ein bisschen klar zu machen, worum sich dieser Film dreht. Also eben, es ist ein Raumschiff, der ganze Film spielt in einem Raumschiff, das kann man einfach mal so sagen. Und ja, es ist, die Astronauten sind auf jeden Fall nicht die üblichen Astronauten, die wir sonst so haben, sondern wir kriegen dann nach und nach im Film so ein bisschen die Backstory zu jedem erzählt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Experiment, was sie da machen, denn sie begeben sich sehr, sehr weit weg, ich glaube, außerhalb unseres Sonnensystems, so wie ich es verstanden habe. Und ja, ich glaube, reisen auf ein schwarzes Loch zu, um da dann ja ein Experiment durchzuführen. Und so viel mehr könnte man jetzt gar nicht sagen, ohne halt den Film die ganze Zeit durchzuspoilern. Und das ist sogar mehr, als man im Trailer erfährt. Ja, genau. Also wenn man den Trailer anguckt, das war ja eh so lustig, weil wir in einer größeren Gruppe waren und ich habe halt auch nur den Trailer geguckt und dachte mir, hey, okay, coole Atmosphäre. Sah auch cool aus. Eben, sieht irgendwie spacig aus und auf jeden Fall strange. Und dann dachte ich mir, hey, klar, ich habe auf sowas auf jeden Fall Bock. Und nachdem ich jetzt wirklich die letzten Monate immer so Mainstream-Zeug gemacht habe, so eben Detektiv Pikachu und Avengers und so, hatte ich schon wieder Bock, mal wieder was richtig Weirdes zu sehen. Wusste allerdings nicht, wie weird. Und herzlichen Glückwunsch, du hast das Weirde gefunden. Wie viele unschuldige Menschen ich in diesen Film geschleppt habe. Das wurde mir auch erst während des Films klar. Ich habe im Nachhinein dann eben auch gelesen, dass bei seiner Filmpremiere, das habe ich euch dann eh noch geschickt, dass da mehrere Leute sind aus dieser Vorstellung rausgegangen, weil der Film ihnen zu heftig und zu kontrovers war in seiner Darstellung. Also der Film ist manchmal auch sehr brutal. Es gibt definitiv ein, zwei sehr brutale Stellen. Und generell, wenn ich so das Thema des Films aufgreifen würde, das, glaube ich, kann man noch spoilerfrei sagen, ist es ein Film, der sehr stark mit Tabus bricht. So, also vielleicht nicht so nicht so offensiv, aber er tut es eigentlich die ganze Zeit einfach so nebenbei. Er fordert dich einfach heraus, jeder Minute eigentlich auf irgendeine Art. Also ob es ist deine Aufmerksamkeit, wie lange du irgendwo hinschauen kannst, was du psychisch aushältst, blöd gesagt. Also ja. Ich habe auch kurz gedacht, irgendwie vielleicht will ich eigentlich auch nicht mehr hier sitzen, aber ich will schon wissen, wie es weitergeht. Also, wo das alles hinführt. Also eigentlich wirst du die ganze Zeit gefordert, wenn du den Film schaust. Schon, also langweilig wird er nie, finde ich. Aber man will immer schon noch wissen, wie geht es jetzt noch weiter? Was kommt da jetzt noch? Aber generell ist es nicht leicht zu gucken manchmal. Also zwischendurch hat er nicht so eine klassische Struktur. So, also er hat einfach nicht so einen klassischen Spannungsbogen. Das ja, ist ja gar kein Spannungsbogen. Genau, das ist ja mein größter Kritikpunkt auch gewesen, dass der Film nie spannend war im herkömmlichen Sinne. So, keine Ahnung, Ereignisse eskalieren zunehmend. Sondern der Film ist auch nicht chronologisch. Das kann man auch einfach sagen, dass wir sehen am Anfang, der Film beginnt mit einer Szene, die nicht am Anfang dieser Geschichte steht. Und die ganze Zeit werden so ein bisschen Tabus gebrochen, aber eben nicht auf so eine. Also klar, es gibt schon eine Szene, würde ich sagen, das ist ein sehr klarer Tabubruch, das soll auch unangenehm sein. Und die anderen Sachen sind eher so schleichend. Ich weiß jetzt so nicht mal, welche du meinst. Ich habe 5 im Kopf. Ja, deswegen, worauf ich eigentlich auch hinaus will, ist, dass man da offen reden, also ich will offen über den Film reden. Ich find's wir immer müssen schwer, offen drüber reden. Ja, also bei manchen Filmen geht es, dass man so eine spoilerfreie Variante von dem Film bespricht. Ich habe auch danach gesagt, ich wüsste nicht, wem ich den Film jetzt empfehle. Ich meine, wenn man ein richtiger Fan des Arthouse-Kino ist, ich mag das in der Regel sehr gern, dann würde ich schon sagen, dass der Film, also dass er sich schon lohnt, dass er insofern, er ist auf jeden Fall was sehr Eigenartiges und er ist insofern schon sehenswert, dass er nicht wie was ist, was ich schon gesehen habe, sondern er wirklich viele Eigenheiten hat. Und wenn man das mag, dann würde ich den Film auch empfehlen, aber ich könnte ihn jetzt nicht, also ich wüsste jetzt nicht eine konkrete Person, wo ich sage, hey, du magst doch irgendwie Arthouse, schau dir mal High Life an, ist der Oberhammer. Weil das ist er auch nicht. Also ich finde nicht, dass er, das ist jetzt kein Home Run oder so. Ich hätte ihn dir empfohlen. Ja, aber genau. Das ist ja dann noch das Einzige. Eben, also ein, zwei Leute kenne ich schon auch, wo ich sage, okay, die mögen auch Arthouse-Kino und die mögen verstört werden, die wollen das wirklich tatsächlich. Und denen könnte ich sagen, hey, der ist auch nicht so leichte Kost. Also wenn du nicht leichte Kosten magst, guck dir den an. Aber eben, es ist jetzt kein klassischer Kinoabend, so den man jetzt irgendwie einer Gruppe von Leuten empfehlen würde. Danach hatte ich dann auch nicht noch so große Lust, jetzt groß zu feiern oder ja, so, sagen genau. Wir es mal. Also der macht schon sehr nachdenklich auch. Ja, das muss ich auch sagen. Das finde ich immer ein Zeichen im Nachhinein, dass mir ein Film schon irgendwie gefallen hat, weil ich drüber nachdenke noch. Das mag nicht immer sein, weil der Film schön anzusehen ist oder so. Manchmal, finde ich, sind das auch so, ja, so Experimente mit dem Zuschauer selbst, sodass man selber da sitzt und fragt und sich fragt, wie viel halte ich jetzt aus? Nicht, dass der Film jetzt die ganze Zeit super brutal wäre oder so, aber er ist halt unangenehm genau. Immer wieder. Und das ist sicher nicht was man nebenbei mal so macht, hey, lustiger Kinoabend, lustiger Filmabend, sondern es ist schon eine sehr bewusste Session, die man da hat. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn überhaupt, lohnt sich so ein Film dann im Kino noch am ehesten, weil da halt so diese, auch so ein bisschen diese Regel herrscht, so jeder setzt sich konzentriert hin, jeder guckt sich wirklich diesen Film konzentriert an und ich glaube, auf der Couch würde man ganz schnell, oder was heißt schnell, aber immer mal wieder dazu neigen, sich den Ganzen zu entziehen. Ja, oder miteinander zu quatschen. Ja, eben. Das hatten wir sowieso, also Blicke haben wir auf jeden Fall ausgetauscht während des Films. Und ich glaube, ich habe von Chiara auch mal kurz Danke Reno in mein Ohr geflüstert bekommen. Weil du uns den Film ja, klar, ja. Keiner wusste, worauf wir uns einlassen, aber. Nee, hätte ich gewusst, dass er so strange ist, hätte ich ganz klar vorher gesagt, Leute, vielleicht gucken wir den nicht in der Gruppe an, sondern den gucke ich mir so an und dann finden wir was auf jeden Fall allen taugt. Lukas saß neben mir, Lukas kennt einige aus dem Star Wars Podcast von Episode 8. Und es gab so ein, zwei Szenen, wo er sich auch zu mir rübergedreht hat und mich einfach nur mit großen Augen angeschaut hat und ich einfach nur lächeln musste, weil mir die ganze Zeit schon, mir war nach den ersten 20 Minuten bewusst, oh shit, ich habe die Leute hier in was richtig Weirdes geschleppt. Und ja, deswegen fand ich das immer sehr witzig, wenn so eine Reaktion von Lukas neben mir dann kam, so, Was ist okay. das hier und warum sitze ich eigentlich hier? Sowas. Aber Lukas ist ja auch gar nicht der Fan von sowas, glaube ich. Also eben, das konnte ich bei ihm auch gar nicht einschätzen. So bei ihm. Ich habe mit ihm einmal eben über Star Wars geredet und generell würde ich jetzt schon sagen, dass er ein Mensch ist, der sich gern mit komplexen Themen beschäftigt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber eben mit Filmen ist es schwer zu wissen. Bei Hereditary wollte er eigentlich auch nicht mit und dann. Ja. Aber es ist cool, finde ich, wenn man so eine Blackbox hat, in die man sich dann reinbegibt. Deswegen, ich schaue auch also höchstens mal einen Trailer, bevor ich in den Kinofilm gehe, wenn ich sage, ich lasse mich eh drauf ein, ich will eigentlich am besten gar nichts wissen. Und das hat der Trailer auf jeden Fall super geschafft, dass man wirklich komplett blank da reingeht und nur ungefähr weiß, welche Schauspieler einen da war. Und die Stimmung halt. Für mich ein guter Trailer fängt für mich schon ein, was für eine Stimmung es hat. Und der Trailer war schon weird und unheimlich. Klar, der Film wird dann noch krasser, aber eben das war, wenn du das im Trailer schon gesehen hättest, dann wäre ja auch wieder so ein bisschen das Experiment von diesem Film da verloren gegangen. Und ja, wie gesagt, ich könnte ihn jetzt auch nicht so ganz klar jemandem empfehlen, aber ich würde auch sagen, dass wir jetzt einfach ganz offen quatschen über den Film. Ich mache ja hier jetzt einen Spoiler-Tag für alle, die nichts über diesen Film wissen wollen. Generell, ich kann ihn wirklich nur Leuten empfehlen, die sagen, ich will ganz bewusst einen herausfordernden Filmabend haben oder wann auch immer ihr den guckt, zu welcher Uhrzeit. Ich würde sagen, man guckt ihn im Westen, wenn es dunkel ist, einfach so, weil von der Stimmung her macht das viel aus, wenn man sich nur auf diesen Film konzentrieren kann. Denn klaustrophobisch ist er auf jeden Fall. Er spielt halt nur in einem Raumschiff. Und eben am besten so, dass man nicht geneigt ist, nebenbei sich mit was abzulenken. Denn der Film ist eben nicht durchgehend spannend. Er ist immer interessant, würde ich sagen. Man will schon immer wissen, wie es weitergeht. Aber nicht, weil es spannend ist, von wegen, oh Gott, was kommt als nächstes, was kommt jetzt noch? Sondern eher so, okay, was für weirder Mist passiert jetzt auch noch in dieser Story? Auch einfach, weil es so eine außergewöhnliche Situation ist, in der wir da sind. Das ist einfach nicht alltäglich. Deswegen möchtest du wissen, hey, okay, was passiert jetzt? Eben, genau. Wie gehst du damit um? Dadurch, dass er wirklich komplett in diesem Raumschiff spielt und ja, jede Figur irgendwie so schon so geheimnisvoll wirkt. So jeder von denen wirkt so ein bisschen so, als hätte er eine ganz komplexe Lebensgeschichte, die wir teilweise nur bruchstückhaft erfahren. Aber dadurch bleibt es eben die ganze Zeit irgendwie spannend. Also spannend im Sinne von, wir wollen wissen, wie es weitergeht, aber nicht im Sinne von spannend, dass man seine Hände so in die Armlehnen kneift und so und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus vor Spannung. Das würde ich nicht sagen, dass es das ist. Aber ja, dementsprechend Spoilerwarnung ganz klar hier. Und jetzt reden wir relativ offen über den Film und was da so passiert ist und wie es uns damit gegangen ist, auf jeden Fall. Spoiler Warning. Ich weiß nicht, ob es für dich was Erstes gibt, wo du sagst, okay, das ist für dich so der gravierende What-the-fuck-Moment gewesen, wo du dir das erste Mal gedacht hast, oh Gott, was ist das hier für ein Film? Gab es den irgendwie für dich oder eher nicht so? Definitiv. Den habe ich dir, glaube ich, auch schon direkt nach dem Film erzählt, dass es einfach nur eine befremdliche Situation war, weil es geht ja damit los, dass man Monty, die Hauptperson. Gespielt von Robert Pattinson, habe ich gar nicht gesagt, der Star aus Twilight. Der hier mal wirklich, muss ich sagen, ein wahnsinniges Ding hinlegt, einfach schauspielerisch, muss ich sagen. Den sieht man ja mit einem Kind. Ich glaube, es wird schon klar, dass es seins ist gleich am Anfang. Oder das auf jeden Fall, dass er irgendwie verantwortlich ist für dieses Kind. Also nur er und dieses Kind sind auf der Raumstation. Und man sieht, wie er so damit umgeht. So da mit dem Kind spricht, was im Trailer auch vorkam. Allerdings viel öfter. Ich fand das richtig gruselig. Aber es wurde im Film gar nicht so sehr aufgegriffen. Ja. Und dann füttert er es und wickelt es. Und während er es wickelt, kommen so ganz weirde Nahaufnahmen direkt auf dieses kleine, nackte Kind. Man sieht nicht mal den Kopf, es wird irgendwie nur der Körper gefilmt. Ich fand, also natürlich ist es nicht schlimm, Kinder rennen ja nackt rum und was weiß ich. Aber es war irgendwie in dem Moment super befremdlich, weil du wusstest nicht, was ist die Beziehung von diesem Typen zu diesem Kind. Ja, und wir kennen auch diese Personen noch nicht. Wir sehen Menschen nackt in ihrer intimsten Phase. Es ist ganz befremdlich, einfach gleich so einzusteigen in den Film, weil du weißt, okay, das ist der Anfang, was kommt noch? Und wir wurden nicht enttäuscht, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, ganz auf eine komische Weise habe ich da diese Verbindung auch dann wieder gehabt zu der Szene, wo man die Frau nackt sieht, die Dips, als sie dann in dieser Box ist. Die Fuckbox, Fuckbox. Das solltest du vielleicht kurz erklären. Ja, also aber um das aufzugreifen, was du da nennst, ich habe dann eben drüber nachgedacht und direkt nach dem Film ist es mir nicht so klar geworden, aber so mit der Zeit, weil du das eben auch gesagt hast als erstes so, dass es eben so komisch ist, wenn man irgendwie dieses Kind so in Nahaufnahmen so nackt sieht und irgendwie passiert ja nichts. Also es ist ja nicht so, dass das Kind irgendwas tut, sondern es sitzt ja einfach nur da und wir sehen es. Er spielt mit so einem Babyöl noch. Also es ist eine ganz normale Situation, aber da diese Vaterrolle auch nicht sicher etabliert ist, ist es einfach irgendwie befremdlich. Halt keinen von denen kennen. Ja. Wir wissen nicht, wer er ist, wir wissen nicht, wer dieses Kind ist. Und es fühlt sich komisch an, jemanden so nahe zu sein, einem Menschen, den man halt gar nicht kennt und den halt komplett da so nackt zu sehen. Und eben im ersten Moment ging es mir nicht so. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ja klar, das ist so das erste Tabu des Films. So, also er bringt dem Wort, dem Kind hat das, glaube ich, dann das Wort Tabu auch bei. Ja. Er redet ja mit ihm und sagt mal Tabu, ja, Tabu. Das habe ich auch gar nicht verstanden, aber. Eben, im Nachhinein dachte ich mir, okay, das ist wahrscheinlich nur, um so ein bisschen das Thema des Films klarzumachen, dass wir hier die ganze Zeit Tabubrüche machen oder Sachen, die, sagen wir mal, gesellschaftlich nicht so angebracht wären. Und ja, dementsprechend, diese Szene fand ich auch weird im Nachhinein. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Also es kommen immer wieder Sachen, wie also generell das ganze Experiment, was sie da machen, das Dr. Dibbs, wenn wir sie mal Doktor nennen, dass sie eben da eben, Second-Tent-Doktor. Eben, genau, sie befruchtet all diese Menschen und sie will unbedingt da Kinder auf die Welt bringen, also auf, ja, sagt man noch, auf die Welt. Ins Leben. Genau, weil sie will halt testen, dass die auf diesem Raumschiff aufwachsen können, aber scheinbar sind alle einer gewissen Bestrahlung ausgesetzt und dementsprechend sterben die Kinder immer alle sehr schnell und sie kriegt es nicht hin. Aber gerade vor allem die Kinder zeugen und auch die Kinder zur Welt bringen, es ist kein menschlicher Akt, es ist nicht irgendwie aus Liebe zwischen zwei Menschen oder aus irgendwie dem Wunsch nach Kindern, sondern es ist eine reine, ja, mechanische Sache. So ist ja klar, das Teil des Experiments, dass wir hier Kinder zeugen und dementsprechend machen wir das, aber nicht mal auf die natürliche Art und Weise, sondern eben sie macht das alles mit Proben von den Männern, wiederum, die sie dann wiederum den Frauen einsetzt und jedes der Kinder stirbt halt und vielleicht ist das auch so eine Metapher, dass diese Kinder alle nicht leben können, weil sie ja nicht aus einem Willen heraus gezeugt werden oder aus einem Bewusstsein heraus. Ja, aus einem menschlichen Miteinander einfach. So, genau, es ist halt total klinisch. Weder der Vater noch die Mutter haben zueinander auch irgendeine intime Beziehung. Also die kennen sich natürlich alle, weil sie auf diesem Raumschiff leben. Aber es ist keinerlei Liebe oder positive Gefühle damit verbunden, sondern es ist halt einfach nur so ein ja, okay, mache ich halt. Also ich glaube, sie kriegen mal irgendwelche Pillen von ihr. Als Belohnung. Das wird auch nicht so ganz erklärt, ob das Drogen sind oder keine Ahnung, was sie kriegen. Aber scheinbar lohnt es sich, für die Männer zumindest auch genug, ihren Samen zu spenden, indem sie diese Pillen dann kriegen. Für die ist es ja nicht so der Act wie für die Frauen im Endeffekt. Ja. Aber vielleicht sollten wir dann mal kurz jetzt zusammensetzen, wie der Film eigentlich abläuft, weil sonst suchen wir uns hier so Szenen raus. Also ja. Es beginnt ja damit, dass wir Monty und dieses Kind sehen, wie er sich um es kümmert und erleben dann eigentlich den ganzen Film fast über nur in Flashbacks, die er hat oder die wir halt sehen, ja. Wie auf diesem Raumschiff noch ganz viele Leute leben. Ja, genau. Und während wir sehen, wie es da war, wo noch viele Leute da gelebt haben, fängt er an, wieder in der jetzigen Zeit sozusagen, diese Leute als Leichen aus Säcken rauszunehmen. Und du denkst dir, hä, wieso sind diese Leute da tot? Hat er sie getötet? Sind sie gestorben? Man hat eben keine Ahnung, auch wer Monty ist in dem Moment, weil man diese Hintergrundgeschichte noch nicht kennengelernt hat. Und ich dachte in dem Moment, ach krass, der ist der größte Psycho und jetzt hat er dieses Kind, oh mein Gott. Ja. Und dann steckt er die in Raumanzüge und schmeißt sie aus dem Raumschiff. Ja. Also sie fallen irgendwie auch raus, was ich auch komisch fand. Ich dachte, ich sie müssen so rausschweben. Ich glaube, das ist tatsächlich unser oder auch mein mangelndes Wissen über Physik. Das ist scheinbar theoretisch möglich, wenn du, also sie erklären ja einmal kurz, dass sie irgendwie nahe dran an Lichtgeschwindigkeit reisen. Ja. Und dann entsteht eben diese Schwerkraft auch, die sie ja in dem, und dann könnte das theoretisch scheinbar so sein, dass sie tatsächlich einfach, dass es so nach einem Fallen aussieht, okay. Wäre dann tatsächlich möglich. Hat aber vielleicht auch einfach stilistische Gründe, weil. Aber seltsam, weil später tötet sich ja selber diese Krankenschwester und dann sieht man eine Szene, wie sie ganz ruhig neben dem Raumschiff schwebt. Und das ist hier schon weiter weg vom Raumschiff. Irgendwie hat das für mich gar nicht so gepasst in dem Moment, weil ich nicht wusste, wirft er sie jetzt in irgendeinen Schacht im Raumschiff oder sind sie wirklich draußen, bis dann gezeigt wurde, sie sind wirklich draußen. Die war für mich auch verwirrend auf jeden Fall, ja. Genau, und dann sieht man aber in diesen Flashbacks, nochmal Flashbacks, zu der Kindheit von Monty, wo, also das erfährt man auch nicht direkt, aber das sind irgendwie, man sieht ihn und oder einen Jungen oder ein Mädchen, die mit einem Hund spielen. Und irgendwann ist der Hund tot und irgendwann ist das Mädchen plötzlich tot und man weiß aber auch nicht genau, was passiert ist. Später erfährt man dann, ja, Monty ist Gefangener gewesen, weil er seine Schwester oder seine Freundin getötet hatte. Ja, Freundin, ich glaub, genau, wegen des Hundes, aber weiter wird es auch nicht erklärt. Ja. Und dann kommt nach und nach raus, dass die halt alle Strafgefangene sind, die irgendwie im Todestrakt saßen oder lebenslänglich, die dann mehr oder weniger gezwungen wurden. Ich glaube, sie ganz freiwillig. Sie wurden schon von die Wahl gestellt. Ja, aber irgendwie haben, hier drin bleiben, sie haben sie aber anscheinend irgendwie verarscht. Also sie wussten nicht, dass es so eine Suicide-Mission ist. Ja, die wussten sicher nicht, dass sie nie wieder nach Hause, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Das war denen, glaube ich, nicht klar. Der Deal war so, sie machen irgendwas im Weltraum und dann sind sie halt dafür wahrscheinlich frei, aber die wurden dann alle genommen, in eine Raumkapsel gesteckt, Nummer 7, glaube ich. Also es gab anscheinend auch mehrere Projekte. und dann auf die Suche nach schwarzen Löchern geschickt, die sie nicht töten, sondern die sie anzapfen können für Energie für die Erde. Genau, das ist dann nach und nach die Story, die sich tatsächlich entfaltet dort. Und eben in einem normalen Film würdest du einfach damit einsteigen. Du würdest das erklären, du würdest sagen, was machen die hier? Und würdest, also generell, normale Filme laufen einfach chronologisch richtig ab. Also ist ja eh schon immer so, dass wenn ein Film diese Logik bricht, dieses, ey, nicht der Anfang ist nicht immer automatisch der Anfang der Geschichte, das ist ja schon selten. Dann steht das meistens auch im Fokus. Also dann hat es auch einen Grund irgendwie. Genau, hier und das hat es hier gar nicht. Es ist einfach eine stilistische Entscheidung zu sagen, dass wir am Anfang so einen Mittelteil der Geschichte haben. Eigentlich sehen wir am Anfang den Mittelteil, dann den tatsächlichen Anfang und dann. Aber dann nochmal den Anfang, weil ich finde, diese Flashbacks in den Flashbacks, die zeigen, also teilweise auch unnötig, finde ich, wo dann erklärt wird, warum die im Weltall sind, in einer einzigen Szene im Zug auf der Erde, wo irgend so ein, keine Ahnung, Politiker oder so interviewt wird, das kommt nie wieder vor. Es war einfach nur, um den Dümmsten auch noch abzuholen, habe ich mich so gefühlt, so, hey, ich habe es geschnallt. Okay. Die Gefangenen reden auch noch drüber, dass sie gefangen wurden und dann dahin. Also das fand ich ein bisschen unnötig fast. Der Film hätte für mich noch weniger erklären können. Ja. Hätte für mich trotzdem funktioniert, wenn sie noch weniger erklärt. So war dann auch das, dass er Tabu zu dem Kind gesagt hat, so, ja, ist schon klar irgendwie, dass dieser Film mit ein paar Regeln brechen wird. Also, am Anfang war mir das aber allerdings nicht klar. Also ich fand es zwar, klar war es auffällig, dass er ausgerechnet das Wort Tabu beibringt. So, warum gerade das Wort? Ich meine, das hat für uns Sinn gehabt, aber halt nicht für die Person in dem Film. Das ist, glaube ich, generell mit so Arthouse-Filmen, das ist immer so schwierig im Nachhinein, wenn man dann drüber redet und vor allem, wenn man sagt, man möchte bei solchen Filmen oder auch vor allem bei dem komplett logisch rangehen und möchte zum Beispiel, dass alles, was im Film passiert und vor allem, was visuell gezeigt wird, dass alles davon einen Platz innerhalb der Geschichte hat. Also wir sind es einfach gewöhnt, dass in einem Film oder einer Serie oder was auch immer oder in einem Buch, dass nichts vorkommt, was nicht beiträgt zum weiteren Verlauf der Geschichte. So, alles ist ein Puzzleteil und alles gehört dahin. Und was mir schon öfter auffällt, gerade in so experimentellen Filmen, dass das eben nicht immer der Fall ist oder auch nicht die Absicht, sondern dass manchmal es nur darum geht, eine Stimmung rüberzubringen oder ein Feeling. Also der auffälligste Teil in dem Film wäre für mich zum Beispiel am Ende, wo sie eben in dieses schwarze Loch gehen und dann plötzlich haben sie keine Raumanzüge mehr an. Plötzlich sind sie in so einem Und dann hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wer es gestern die Frage gestellt hat, irgendwer hat nämlich das dann im Nachhinein gefragt, vielleicht auch wirklich tatsächlich du. Ja. So, warum haben die das nicht mehr an? Und darauf gibt es für mich keine Antwort. Also ich könnte es nicht beantworten zumindest. Und ich habe für mich einfach irgendwann so, es gibt halt Filme, die noch viel stranger als der hier sind. Und da habe ich einfach gemerkt, es kann nicht sein, dass hier alles, was ich visuell sehe, eine Handlung darstellt oder irgendwas. Sondern manchmal sind es, manche Bilder sind vielleicht auch nur da, um das Gefühl von einem Charakter rüberzubringen und gar nicht. Und ich glaube, dass am Ende, wenn ich das so interpretieren würde, dieses keine Raumanzüge mehr haben, das ist, glaube ich, das, wo sie wirklich ihre Freiheit zurückbekommen. Sie sind nicht mehr eingesperrt, tatsächlich optisch nicht mehr in einem Raumanzug oder in einem Raumschiff. In der Kapsel, ja. Und sie sind dann einfach in einem luftleeren Raum plötzlich für kurze Zeit. Und das ist, glaube ich, auch einer, ich habe mir so ein paar Tabus rausgeschrieben, die mir so aufgefallen sind im Nachhinein. Also eben vor allem Freiheit. Das ist relativ offensichtlich. Es sind Gefangene, sie sind nicht selbstbestimmt in dem, was sie auf dieser Station tun. Denn es gibt eigentlich nicht groß Wärter oder so. Das fand ich ganz interessant. Nee, das hat irgendwie funktioniert, 4 Jahre lang auf jeden Fall. Und zuerst habe ich mir auch gedacht, hey, warum funktioniert das? Warum rebelliert da nicht irgendwer einfach hart? Aber ich glaube, dass es einfach gereicht hat, dass diese Aussichtslosigkeit schon, weil sie wahrscheinlich technisch auch nur begrenzt wussten, was sie da tun können. Also man impliziert ja zumindest mal mit diesem komischen Chip, den immer jeweils der Captain in seinem Finger hat, impliziert man eh schon, dass nur wenn derjenige am Abend, oder ja, am Abend ist schwer zu sagen, aber am Ende eines Zyklus, nach 24 Stunden muss der immer so einen Report abgeben und nur wenn er den Report abgibt, wird ja die lebensverlängernden Maßnahmen dieses Raumschiffs um 24 Stunden verlängert. Das heißt, es ist jeden Tag eine Abhängigkeit von einer Einzelperson und du könntest den schon umbringen und versuchen, damit weiter durchzukommen. Aber letzten Endes, also es bringt auf jeden Fall nichts, irgendwie alle umzubringen, weil wenn du dich technisch nicht mit dem Ganzen auskennst, was er ja dann scheinbar irgendwann tut. Ich glaube aber nicht, dass er schon einer der Außergewöhnlichen war und dass die meisten eher so sich halt nicht mit allem auskannten. Er hatte ja auch eine besondere Beziehung zu dieser Dr. Dibbs. Ich glaube, dass er dadurch mehr informiert war als andere. So, also. Wie kommst du da jetzt drauf? Also im Film merkt man ja schon so, also generell ist natürlich diese Anziehungskraft zwischen den beiden. Also man merkt irgendwie, dass sie scheinbar auch auf ihn steht und so. Also ich finde, es ist eine Anziehungskraft von ihr zu ihm, aber eher so gar nicht irgendwie. Ja, aber allein schon dadurch, dass er sagt, er ist der Einzige, der sich dem Experiment verweigert. Glaube ich, selbst wenn es nicht das Sexuelle wäre, was auf jeden Fall da ist, merkt man halt dadurch, hat sie eine andere Art von Respekt vielleicht vor ihm, weil er nicht wie ein Versuchskaninchen funktioniert. Er ist nicht wie ein Tier. Sie kann nicht einfach sagen, hey, ich gebe dir ein kleines Goodie. Das ist ja das Interessante mit diesen Pillen, die sie kriegen. Ja. Wir müssen nicht mal wissen, was diese Pillen machen. Aber die anderen werden in dem Moment im Grunde zu Tieren, denn sie machen einfach was und kriegen eine kleine Belohnung, wie ein Hund halt. Und dann machen sie halt, was auch immer sie tun soll, das Hunde Grundstückchen. Generell sind eh ein starkes Thema in dem ganzen Ding. Also dieser Report, dieser 24-stündige, die nennen sie auch den Hund füttern. Stimmt, genau, also, sie nennen das ja genau, auch so. Genau, sie nennen das tatsächlich so. Sie kriegen diese Pillen, also als Belohnung. Sie haben das Training, das sie irgendwie auch absolvieren, täglich, um fit zu bleiben. Und dann kriegen sie ihr kleines Wasser. Das Training, was auf allen Vieren, vollzogen wird. Und später finden sie ganz zufällig im Weltall noch ein zweites von diesen Raumschiffen, Nummer 6. Also das wohl ein früheres. Ist es 9 oder 6? Oder ich war mir gar nicht sicher mit der Nummer, stimmt. Ja, ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Es ist super weird, weil da drauf sind nur Hunde, ein paar tot, ein paar leben, ein paar haben Welpen gekriegt. Also wir erfahren überhaupt nichts drüber, wieso die leben und wie lange die schon leben und ob da Menschen sind. Wo die Menschen hin sind, keine Ahnung. Aber irgendwie, da ist das so ein Thema wieder und wir sind dann in der wirklich weitesten Zukunft von diesem Film, wo seine Tochter dann auch nach einem großen Zeitsprung irgendwie 13 oder so geworden ist. Locker, ja. Bevor sie ein Toddler, ja, ein Kleinkind. Mhm. Und dann möchte sie unbedingt einen Welpen von diesem Raumschiff haben und er sagt nein, er hat irgendwie auch nicht wirklich eine Begründung, ja, er könnte krank sein, sie können sich nicht um ihn kümmern. Er will auf jeden Fall um keinen Preis irgendwie diesen Hund mit aufs Raumschiff nehmen, den seine Tochter gern hätte. Und da denkt man natürlich schon darüber nach, warum er überhaupt auf dem Raumschiff ist, was ja auch wegen dem Hund war oder weil irgendwie dieses Mädchen, das er getötet hat, vielleicht einen Hund getötet hat, keine Ahnung. Man erfährt es nicht wirklich, aber Hunde sind irgendwie so ein stark negatives Thema, finde ich auch. Oder generell das Tiersein an sich oder dieses Animalische auch so. Also das ist ja auch, auf dem Raumschiff gibt es nur zwei Dinge, um sich zu beschäftigen. Es gibt einen Garten, den man pflegen kann und es gibt die besagte, die wir vorher kurz erwähnt haben, die Fuckbox. Und Lovebox, glaube ich, heißt sie, oder? Ich dachte echt, sie nennen sie wirklich Fuckbox. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur mein Denken, dass du Liebe draus gemacht hast. Also nennen wir es einfach The Box. Also allein dadurch, dass sie eben, obwohl ja Männer und Frauen auf dem Schiff sind, stellt sich scheinbar nicht die Frage, also es wird auch nie thematisiert, ob die nicht miteinander irgendwie Zärtlichkeiten austauschen können, sondern es ist für alle völlig klar, dass sie in diese Box gehen und mit einer Maschine im Grunde Sex haben oder von dieser Maschine befriedigt werden. Also jede Art von, also das hatte für mich auch so was Animalisches. So bei Tieren gibt es ja nicht wirklich diese Romantik, wenn es um den Fortpflanzungsakt außer geht. Außer bei Pinguinen. Aber der Fortpflanzungsakt ist ja dann auch das, ja. Immer, es ist halt immer, klar, du reproduzierst dich, beziehungsweise du befriedigst einfach irgendwelche Gelüste. Und als Mensch ist es halt so das Erste, was du lernst, dass du halt irgendwie so, du hast so eine Selbstkontrolle, du funktionierst, auch wenn du nicht deinen Trieben nachkommst. Es ist halt tabuisiert. Genau, eben. Allein schon eben, dass es so offen da thematisiert wird, dass es nicht komisch ist, dass jemand aus dieser Maschine kommt. Es ist völlig offensichtlich, was der in dieser Maschine macht. Und sie gehen da nacheinander einfach rein. Und da ist überhaupt kein, eben dieser Verlust auch von Intimität. Es ist nicht so dieses, du bist nicht für dich. Die schlafen alle in so Mehrbettzimmern und werden eben auch überwacht die ganze Zeit. Also die Freiheit wird in jeder Form da irgendwie negiert. Also es ist weder frei, dass sie sich bewegen können, noch frei in ihrem Handeln, noch frei in ihrem, einfach in ihrem Willen. Also sie werden einfach wie Tiere, finde ich, so die Menschen dort. Gut, aber sie wird schon irgendwie dafür so ein bisschen runtergesetzt, dass sie da immer in dieser Box ist. Aber nur von ihm, ne? Er ist ja der Einzige, der von so... Von diesem Perversen. Oder wer kam ihr da entgegen, als sie rauskam? Der ist auch in die Box dann gegangen. Genau, aber der hat auch zu ihr noch... Er hat sie irgendwie beschimpft. So also generell schon. Geile also niemand irgendwas mag sie, oder so. Und dann ist er aber selber in die Box gestiegen. Ja, und auch die anderen Frauen mögen sie nicht. Also sie wird ja generell schon gehasst von allen. Ja, weil sie halt alle irgendwie zu dieser Fortpflanzung zwingt, mehr oder weniger. Ja, ich weiß nicht, wie sie die Autoritätsperson, die sie haben. Genau, aber also klar, sie könnte man irgendwie auch stürzen. Mhm. Ich meine, alle hassen sie ja und wehren sich auch körperlich dagegen, gegen diese Zwangsschwangerschaften und so, aber irgendwie wird sie trotzdem halt respektiert und auch der ganze Film ist ja super sexualisiert. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie sich in den Windkanal stellt und irgendwie 5 Minuten lang sich geil fühlt und ihre Haare und dann kommt so ein Typ daher und meint, ich will mit dir schlafen und die stößt ihn einfach weg. Und dann denkst du noch, okay, passt schon. Irgendwie haben alle doch Respekt voreinander. Mhm. Auch wenn es irgendwie eine komische Konstellation ist. Ja. Bis zu diesem Downfall, der dann irgendwann beginnt. Dieser random Typ übrigens, das fand ich sehr witzig. Weiß nicht, ob du ihn kennst, aber wenn man so deutsches Kino sich viel anguckt, einer der anderen Mitgefangenen ist einfach Lars Eidinger. Ist halt so einer der großen deutschen Schauspieler aktuell in seiner Generation. Ist viel am Theater, macht am Theater auch richtig krasses Zeug. Also ist dafür bekannt, dass er halt dann bei irgendeinem Stück oder einer Aufführung hat er sich, glaube ich, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, aber ich glaube, es war eine Salatgurke, die sich rektal einführt auf der Bühne. Okay. Und er spielt auch in ganz vielen einfach Spielfilmen mit, also Lars Eidinger. Also ich mag ihn auch sehr, sehr gerne als Schauspieler. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und eben, der ist aber hier wirklich eine Wegwerfrolle. Ich weiß nicht, wie viele Sätze er hat. Er hat irgendwie 5 Sätze. Also er hat 2 Szenen. Einmal kommt der Herr und sagt, ich will dich ficken, glaube ich. Und dann stößt ihn weg und dann ist er auch wieder weg. Und in der anderen Szene siehst du ihn auf einem so, nee, nicht Laufbahn, was war das, so ein Fahrrad oder so, wo er trainiert hat und plötzlich kriegt er einen Herzinfarkt. Ja. Und dann legt ihn noch ins Bett und pflegt ihn und er ist so halb gelähmt oder so und dann sagt sie, ja, ich kümmere mich ja um dich und ist dann Doktor tot und gibt ihm seine finale Dosis dann. Genau, und stellt dann ihn ab sozusagen. Und dann sagt er, glaube ich, auch noch irgendwie was in der Art. Ich habe es nicht genau verstanden, aber Lorenz meint, er hat das Gleiche nochmal gesagt. Das habe ich auch nicht. Darüber zeichnet er sich wohl aus in diesem Film. Also das ist alles, was er als Sprechrolle bekommt. Ja, und auch die anderen Schauspieler. Also ich kannte noch eine von den Frauen, Mia Goth. Das ist die, die letzten Endes das Kind gebärt, das überlebende Kind, die sich ja dann auch umbringt. Die kenne ich aus Suspiria. Was, den habe ich nicht gesehen, genau. Die hat irgendwie jetzt mehrere Horrorfilme hintereinander gemacht. Ich habe die auch irgendwie fast alle gesehen. Der Cure for Wellness war sie drin, eben Suspiria und noch irgendwas, was mir jetzt gerade entfällt. Aber eben auch eher alles so kleinere Filme, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt nicht unbedingt super Indie oder so, also schon Sachen mit Kinostart und so. Aber die kannte ich noch und ansonsten ist mir der Rest auch unbekannt von den Schauspielern. Aber das fand ich eben so lustig, wie Lars Eidinger, der halt sonst eher so, also heute schon eher Hauptdarsteller ist in seinen Filmen. Klar, es ist eine internationale Produktion, er hat nicht den gleichen Stellenwert in den USA oder in Frankreich vielleicht wie bei uns hierzulande. Aber generell fand ich es witzig, dass der, also ich dachte, sobald ich ihn erkannt habe, oh okay, bekannter Schauspieler, dem seine Rolle wird, es wird eine Rolle spielen, dass er hier ist und dass sie einen bekannten Schauspieler in dieser Rolle besetzen und das ist es nicht. Und das fand ich das gut, so, weil ich mir dachte, eben, das mag ich total, wenn man so einen Film da auch dahingehend schon nicht mehr vorhersehen kann. Meistens ist es ja schon so, dass wenn du bekanntere Schauspieler hast, dass du halt denkst, ja, okay, klar, dann ist der halt ein wichtiger Teil der Story oder der ist ein wichtiger Teil. Und das ist in dem Film, also im Grunde sind alle unwichtig, so. Also selbst Robert Pattinson als Monty ist so, also in jedem Moment hätte ich mir vorstellen können, dass es zu Ende ist. So, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich folge hier einem Helden in seiner Story und irgendwie am Ende wird er gewinnen oder so. Der ganze Film ist sehr melancholisch und deprimierend. Er führt ja auch zu nichts hin in dem Sinne. Also er hat ja nicht so eine Reise, die er antritt, die er irgendwie auch beenden muss. Das ist einfach so, wir gucken halt in das Leben rein, was so vor sich geht, mehr oder weniger. Also klar, es ist so ein bisschen das Game of Thrones-Feeling von der ersten Staffel, würde ich sagen. So alles kann jederzeit passieren. Ja, genau. Ja, es passieren dann auch echt schreckliche Dinge. Das ist auch wieder ein Tabu. Und das ist, glaube ich, das meinte ich vorher mit dem offensichtlichsten Tabubruch, wo wir uns alle, also wo jeder sofort das Gefühl hat, das ist unangenehm, ist eben als der eine Mitgefangene, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Der mit den Tattoos. Genau, wo der dann wirklich sich an einer der weiblichen Gefangenen vergehen will, die auch noch gefesselt ist, eben aufgrund von Ruhigstellung, glaube ich. Ich habe das gar nicht verstanden, warum die zwei Mädels jetzt gefesselt waren. Das war resultiert, glaube ich, aus der Situation, dass sie hat doch vorher eine Vaginaldusche gemacht und die Ärztin läuft auch am Zimmer vorbei und sagt, mach das nicht, hör auf damit. Was ich mich auch immer noch frage, warum das wichtig ist. Vielleicht wieder dieser Aspekt, dieses sich reinigen, sich pflegen, ist wieder so was Menschliches. Das würde wieder vielleicht zum Tier passen, dass man nicht ganz so sehr auf sein Äußeres bedacht ist oder so. Und da sagt sie, glaube ich, dann zu ihr so, ja, also wenn du es nicht lässt, dann wirst du wieder fixiert oder irgendwie sowas sagt sie zu ihr. Und das in der nächsten Szene ist genau das Mädchen, oder das nächste Mal in der nächsten Nacht ist sie fixiert. Und die andere ja auch. Genau, die andere halt auch. Vielleicht, dass die sich nicht gegenseitig helfen, sich nicht befreien. Keine Ahnung, warum beide fixiert sind. Aber ja, der Typ denkt sich dann, das ist ja besonders fair dann. Genau dann sich dann auch noch da zu trauen und sich an der zu vergehen. Und das ist eine sehr heftige Szene. Also zum einen, weil es halt einfach sehr, auch wieder so aussichtslos erstmal ist. Brutal, so. Ja. Eben, sie ist ja wirklich festgebunden schon vorher. Und dann auch, nachdem er Monty jetzt zur Hilfe kommt, ist es halt schon eine sehr brutale Darstellung. Also er prügelt ja auf den einen. Und je mehr ich drüber nachdenke, während wir drüber reden, denke ich, es hat sowas wie wilde Tiere. So. Also absolut. Die gehen über aufeinander los und da ist, wenn da keiner eingreift, dann zerfleischen die sich einfach. Das ist so. Ich dachte mir auch, okay, er starrt sie. Also erst hat er sich ja schon angefangen, selbst zu befriedigen, als er die Ärztin gesehen hat, beobachtet hat. Und dann hat er sich wohl nicht getraut oder so, weil irgendwie hat die ja schon eine Autorität. Mhm. Und in der Nacht ist er dann zu denen rüber ins Zimmer, hat sie erst mal angeschaut. Es war schon so, okay, komisch, bitte geh jetzt wieder zurück. Und du wusstest, es passiert, aber irgendwie hattest du auch noch die Hoffnung, dass es nicht passiert. Und dann fängt er an, sie auszuziehen und sie wacht langsam auf, während er sich schon über sie hermacht. Und sie schreit halt, er hält ihr den Mund zu und es ist eh schon schlimm genug. Damit hätte es gut sein können. Aber nein, er haut ihr da völlig eine rein. Da fängt sie schon an zu bluten, dann wacht die andere auf, dann steht er schon auf, geht rüber und verprügelt die und dann geht er wieder zurück und dann steht die Pilotin aus dem anderen Raum auf und kommt und er schlägt alle Frauen nieder und ich war so schockiert in dem Moment. Mir sind plötzlich die Tränen gekommen und ich dachte so, hä, okay, chill, das ist ein Film, aber ich war einfach so überwältigt von so viel Gewalt. Das war einfach nur, also ich dachte, wow, es ist so krank, dieser Film gerade. Wie konnte das plötzlich so eskalieren? Ja, weil es auch nicht, eben sonst, wenn du solche Szenen hast, bei den meisten Filmen wird es relativ schnell abgehandelt. Ja, genau. Und man muss es natürlich erzählen, damit für den Zuschauer klar wird, was passiert ist. Aber es wird, aber eben, es war so ausführlich. So. Es hat wirklich, es hat sich die, eben ja, diese so ausweglos. So, und eben. Egal, wie viele Leute, also Mädels kommen, sie haben halt einfach keine Chance, weil er wie so ein wildes Tier eben so völlig brutal auch vorgeht. Ja. Und ich weiß nicht, warum er als einziger Männer bei den Frauen geschlafen hat. Die anderen zwei kommen dann diese Treppe erst runter. Er ist in das Zimmer rübergekommen. Ach so, okay. Ich dachte, er wäre, die Pilotin war genau, die Pilotin war im selben Zimmer wie er, dachte ich. Ja. Und die hat er auch erst in Ruhe gelassen. Ich meine, er hätte auch zu ihr gehen können. Das war ihm, glaube ich, schon egal in dem Moment. Und dann kommen aber Monty und der andere. Der eine Schwarze, den es halt gibt, sorry. Es ist auch gemein, dass man jetzt den Namen nicht weiß, aber wir wissen ja auch von dem Vergewaltiger nicht, wie er heißt. Aber er ist ich habe gelesen, er ist ein Rapper, er ist Andre 3000 oder irgendwie sowas. Hey, nee, aber das ist doch der von Outkast. Ist das der Typ? Nee. Also, ich habe mir ein Lied angehört und er ist, also ist ziemlich cool. Hä, das wäre ja mega weird. Nee, aber Andre 3000 ist doch der eine von Outkast damals gewesen. Ich bin zu jung, keine Ahnung, Mann. Ich bin mir relativ sicher. Kannst du danach nachschauen. Ich muss nochmal schauen. Ich hatte extra auch kurz durch die Besetzung durchgescrollt. Genau, ich eben auch, weil ich mir kurz mal die Namen anschauen wollte. Ich dachte nämlich auch, dass ich den Vergewaltiger erkenne als einen Schauspieler, weil ich dachte kurz, es wäre tatsächlich Jonas Dassler und das ist der Typ, der bei der Goldene Handschuh den Hauptdarsteller gespielt hat. Und ich dachte kurz, er wäre es. Und dann habe ich aber gegoogelt und er war es doch nicht. Problem ist, ich habe kein Bild zu dem wirklich. Also ich habe ihn mal gegoogelt, aber der sieht halt in der Goldenen Handschuhe so schlimm aus. Der ist ja völlig entstellt. Deswegen habe ich diesen Schauspieler kann ich mir nicht merken, weil ich habe ihn noch nie wirklich in dem Film gesehen. Normal gesehen. Ja. Und deswegen dachte ich auch kurz, der wäre es. Aber den anderen habe ich nicht. Das ist mir nicht aufgefallen, wenn das wirklich. Der Gartendude. Der ist ja auch dann alt geworden. Ne? Der ist ja nicht so. Er ist 44. Ja, habe dann auch nachgeschaut. Ich meine, im Film sah er sehr alt aus. Ne? Und dann dachte ich aber auf seinem Bild sozusagen sieht er total jung, also total jung. Also wenn das wirklich der wäre, wäre das ja mega witzig, weil es einfach so random. Also ich wusste nicht, dass der überhaupt schon mal irgendwo mitgespielt hat, aber das wäre natürlich wirklich lustig. Aber ja, genau, also diese Szene ist unglaublich lang und unangenehm und eben wieder dieser Verlust von Intimität, du bist nicht selbstbestimmt. Es wird ja dann nochmal aufgegriffen, das Thema. Es ist ja nicht nur dieser eine, der sich so ganz offensichtlich an den Gefangenen vergehen will, sondern die Ärztin macht es ja auch dann nochmal. Und das fand ich auch interessant, wie sie das dann inszenieren, weil sie es natürlich nicht so brutal inszenieren, klar, weil sie muss niemanden schlagen oder so. Sie erhöht einfach die Dosis im Wasser von irgendwelchen Drogen und dann sind die alle gefügig. Aber es ist ja höchste Verletzung von Privatsphäre, dass sie einfach diese Leute heimlich befruchtet. Es sind zwei Vergewaltigungen, also ja. oder drei. Aber du hast halt auf einer Seite den Mann, der es halt mit roher Gewalt macht. Ja. Und deswegen kommt es dir vielleicht auch noch, also es ist natürlich auch noch mal schlimmer, weil nicht nur die Vergewaltigung an sich stattfindet, sondern auch noch, er verprügelt halt die Leute und sie bluten. Und am Ende nehmen die auch Rache, die Mädels, die treten ihn dann, glaube ich, auch tot, aber. Mit irgendwas wird er auch erstochen. Genau, also die hat, doch, die haben so eine Glasscheibe oder so Scherbe. Irgendwas hat sie eine unter ihrem Kopfkissen gehabt. Und die zerfetzt ihn dann richtig, also deswegen ist diese ganze Szene einfach so. Ist schon, und das ist auch nochmal eine Nahaufnahme auf sein blutiges Gesicht. Ja, also es gibt wirklich da schon wieder so ein Tabubruch drin. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann die Frau, die auch Monty ja vergewaltigt. Mhm. Im Endeffekt, weil sie sediert ihn einfach. Und dann hat sie Sex mit ihm. Und die Pilotin schaut übrigens auch zu, weil die ist die Einzige, die nicht sediert wurde. Aber sie sagt dir, hey, misch dich nicht ein. Ja, eben. Und dann hat sie Sex mit ihm. Und dadurch, dass er irgendwie im Schlaf das auch ja, mehr oder weniger schon irgendwie genießt, er gibt auch so ein paar Laute von sich, denkst du, okay, ist nicht korrekt, aber ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber es ist eben auch eine Vergewaltigung, er kann sich überhaupt nicht wehren, er wurde nicht gefragt und am Ende benutzt sie auch noch seinen Sperma, um damit dieses Mädel zu befruchten, das ist die nächste Vergewaltigung, die sie auch dann im Schlaf. Auch die Einzige, glaube ich, die sich verweigert im Experiment, sie möchte keine Kinder kriegen und so und auch das wird nicht respektiert und so, Und dann siehst du halt, wie diese zwei Personen verschiedene Wege wählen, das zu tun und das ist, nee, klar, das ist sehr unterschiedlich inszeniert, aber ich finde es da immer ganz interessant, in solchen Momenten mir kurz die Geschlechter zu vertauschen. Immer. Und es wirkt, also klar, es ist auch harmloser inszeniert, aber es wirkt auch einfach anders schon. Irgendwie, weil sie halt an sich ein sanfterer Mensch ist, diese Ärztin, sie ist ja nicht aggressiv oder so in ihrem Verhalten. Denkt sie auch erst, okay, sie findet ihn einfach nur toll und möchte mit ihm schlafen. Ja, dass sie dann am Ende einfach nur seinen Sperma klaut, ist einfach so, hey, okay. Sie ist irgendwie voll verrückt. Ja, es ist halt wirklich wie Tiere, die halt künstlich befruchtet werden. So, da ist halt auch kein gefühlvoller Akt oder irgendwas, sondern die Leute werden einfach benutzt wie Vieh. Vieh, ja. Und genau, also das sind so die für mich auffälligen, also eben auch ein Tabubuch ist ja dieser Verlust von Sexualität eben durch diese Vergewaltigung, durch den Mann vorher auch schon, wird ja nochmal, also es ist ja vorher schon so, dass Sexualität irgendwie ein bisschen pervertiert ist in dieser Gesellschaft, so, also dass es für alle logischer ist, das mit einer Maschine zu machen, als miteinander. aber dann in Kombination natürlich mit dem, was, dass er sie dann wirklich vergewaltigt, wird halt nochmal deutlicher gemacht, okay, auch Sexualität, das Tabu von Sexualität und von Selbstbestimmtheit, da wird komplett den Leuten genommen und die sind einfach nur noch, ja, eben Vieh und Getier, was da halt irgendwie sich gewissen Grundregeln fügt, aber auch keinen Antrieb mehr hat. Also es ist auch keiner mehr irgendwie, keiner der Menschen wird glücklich. Oder vielleicht will auch keiner eine Beziehung haben einfach, ja. Das wissen wir ja nicht. Und ich meine, glücklich, klar, dass sie nicht happy sind, ist mir klar aus der Situation heraus, in der sie leben. Aber eben, es ist auch nicht so ein, also er ist ja später, wenn er diese Tochter hat und die großzieht, wirkt er, also dadurch, dass wir das ja am Anfang sehen, wirkt er ja eigentlich wie ein relativ ausgeglichener, netter Mensch, gefühlvoll und so. Aber wenn wir dann sehen, wie er vorher gelebt hat mit den anderen zusammen, ist halt alles sehr kalt und er ist eh so still, er sagt eigentlich nie was, er macht halt irgendwie mit und eigentlich passieren nur Sachen um ihn rum. Und er hat auch kein Problem mit Gewalt, also er schlägt ja auch, das Mädel, ist auch eine Szene, die so ein bisschen aus dem Kontext irgendwie fällt im Nachhinein, aber eben, er schlägt sie auch mal, das ist für ihn auch scheinbar kein Problem. Also sie sind sehr unmenschlich, diese Menschen miteinander. Man, man wird halt immer wieder daran erinnert, auch wenn du Mitleid mit den Leuten hast, die hier ausweglos im All rumdümpeln, es sind einfach Schwerverbrecher teilweise, die gemordet haben oder Schlimmeres. Und das wird halt auch immer wieder gezeigt, weil jeder in diesem Film irgendwie mal brutal ist. Auch die eine, die sich dann absetzt mit der Raumkapsel, in der eigentlich die Pilotin fahren sollte und dieses schwarze Loch da irgendwie erforschen. Und dann kommt sie, ich weiß nicht, was sie in der Hand hat, einen Hammer, eine Schaufel. Eine spitze Schaufel. Du siehst nur, sie rennt mit der Schaufel irgendwie da runter und denkst dir, okay, sie schlägt sie K.O., damit sie fahren kann, alles klar. Nee, man sieht dann, wie die mit völlig zermatschtem Kopf am Boden liegt und es wird auch wieder schön draufgehalten. Ja. Und du denkst dir, es ist so eine sinnlose Brutalität, die da einfach wieder gezeigt wird, auch eben durch ein unschuldiges, wie gesagt, Mädchen, weil die war immer die Kleine, die auch nett zu den anderen Mädels war. Und ja, in der nächsten Szene sehen wir, wie sie vom schwarzen Loch auseinandergezogen wird. Spaghettisierungseffekt ist das übrigens. Ach, so heißt das übrigens. Weil man so auseinandergezogen wird. Das habe ich mir damals, glaube ich, im Zusammenhang mit Interstellar auch mal durchgelesen, weil du ja irgendwie unendlich im Grunde gezogen wirst. Ne? Das ist ja du wirst so dünn wie eine Spaghetti. Genau. Das ist schon, also auch, also das ist generell so, wenn ich von den, also wir haben die Schauspieler schon erwähnt, glaube ich, wo wir alle, glaube ich, positiv das gesehen haben. Also es sind einfach wirklich, die Schauspieler sind alle sehr, sehr gut, die spielen das alle sehr, sehr gut. Vor allem Robert Pattinson, den viele, glaube ich, wirklich hauptsächlich mit Twilight, vielleicht noch mit Harry Potter assoziieren, wenn sie sich an ihn erinnern. Aber eben, ich glaube, seine ganzen Indie- und seine weirden Sachen vor allem, der hat halt konsequent nach Twilight richtig stranges Zeug gemacht. Also ich weiß nicht, ich hatte Cosmopolis, habe ich leider immer noch nicht gesehen. Maps to the Stars war auch ein sehr stranger Film. Und jetzt letztes Jahr, glaube ich, kam Good Time raus, den ich immer noch unbedingt sehen will, weil alle sagen, da war er so gut, das war eigentlich Oscar-würdig, ihn dafür zu nominieren. Da spielt er eben so einen Kleinkriminellen, der in einer Nacht, glaube ich, versuchen muss, ganz viel Geld zusammenzukriegen, um seinen Bruder aus dem Knast zu befreien, also Bewährung. Weil in diesem Knast, weil für ihn klar ist, sein Bruder wird diesen Knast nicht überleben, der wird da sofort fertig gemacht. Und das muss ein Film, der muss unglaublich gut sein, dieser Film, und sehr energetisch. Und aber eben alles so kleine Filme, die bei uns zum Großteil nicht mal ins Kino kommen oder wenn, dann eben das heißt, so völlig untergehen. Kommt gar nicht ran, also, wenn man nicht danach sucht, sozusagen. Und das, da habe ich ihn halt, also ich war nämlich einer der größten Hater, absolut, weil ich ja kein Twilight-Fan bin. Und ich habe 3 Twilight-Filme gesehen und ich fand sowohl ihn als auch Kristen Stewart in diesem Film immer nicht sehr gut, wenn ich es mal sie fanden sich ausdrücke. Ja selber nicht sehr gut. Also das ist das Lustigste bei ihm, dass man bei ihm ja im Zuge von Twilight noch, also so Promo-Interviews, wo es dann so, wenn man heute sitzt, nochmal anguckt. Er hasst seine Rolle. Er mag Twilight auch gar nicht, aber ich kann sie nicht verüben. Klar, das hat gut Geld gebracht, er ist dadurch erst bekannt geworden und klar, das hat er natürlich, der hat den Vertrag unterschrieben und dann hat er das durchgezogen und hat aber ähnlich auch wie sie, muss ich sagen, sich danach konsequent gesagt, okay, jetzt mache ich ganz was anderes. Ja. So nicht mal im Hollywood-Bereich was anderes, sondern wirklich Filme, die teilweise sehr schwer, sehr, also ich weiß nicht, ob du Still Alice gesehen hast, da hat sie auch mitgespielt, da geht es um Alzheimer und so und sie war auch mit, lustigerweise mit der Ärztin aus dem Film, mit Juliette Binoche in einem Film, den ich sehr gut fand, Die Wolken von Sils Maria und alles aber kleine Filme, oft irgendwie so französisch, deutsche, englische Co-Produktionen. Und ich fand ihn richtig, richtig gut in dem Film. Mir war schon klar, dass er generell mehr kann, als ich ihn in Twilight gesehen habe, weil ich eben dann andere Sachen von ihm gesehen habe. Aber in dem Film besonders fand ich, es ist ja großteils eine One-Man-Show. Ja. Also diese erste, weiß ich nicht, wie lange das ist, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie lange er mit dem Kind da ist. Und es geht auch so viel über seine Gesichtszüge in dieser Zeit. Also die verändern sich auch Wahnsinn. Also du kannst ihn einfach wirklich nicht einschätzen. Er kann so viele Persönlichkeiten in dem Moment sein, ohne dass du seine Hintergrundgeschichte für die Person kennst. Ja. Und er hat halt wirklich was Trauriges an sich, so was eben so lebensmüde irgendwie. So hat. Ja. Aber er zieht es halt irgendwie trotzdem durch. So, er macht halt weiter, so aus Prinzip, so richtig wissen wir nicht warum. Klar, wenn dann klar wird, dass es sein eigenes Kind ist, dass er dann doch vielleicht eine gewisse Verantwortung anfängt dafür zu übernehmen. Und er ist ja auch so der Einzige, der so ein bisschen so eine Humanität behält, vielleicht gerade, weil er sich den Regeln so verweigert. So ein bisschen, aber nur, weil es gibt auch die eine Szene, da erzählt er so dem Kind, ja, und ich hätte dich damals auch einfach ertränken können wie eine Katze und dann nachgleich mich töten. Und da hatte ich auch schon wieder völlig Angst, weil dieses Kind und dass er jetzt doch was macht, was Blödes. Ja, ich meine, eigentlich egal, was im All jetzt eigentlich noch passiert, die beiden, was sollen sie schon erreichen? Sie gehen halt irgendwann ins schwarze Loch, das war so klar. Aber er hat dann trotzdem immer diesen Willen gefunden, doch weiterzumachen, auch wenn die beiden allein sind. Und das zeigt er irgendwie auch in seinen Emotionen, weil er dann wieder irgendwie lacht und dann schreit er wieder, weil das Kind nicht aufhört zu plärren und du wirst auch selber total wütend auf das Kind, obwohl du jetzt vielleicht 2 Minuten davon mitbekommst, wie das Leben da sein muss für ihn. Aber ich finde, das zeigt auch nochmal dieses Klaustrophobische, obwohl sie allein in der großen, echt weit sind, fühlt sich das so eingeengt an, auch wenn nur noch 2 Personen auf dem Schiff sind, weil er kann nirgendwo hin. Überall ist dieses Mikrofon, wo er sein Kind hört. Überall sind die Kameras, wo sich alle sehen können. Ja. Also da wird schon eine wahnsinnige Stimmung aufgebaut, wo du selber nicht mehr weißt, wo du deine Gefühle jetzt einordnen sollst. Das ist auch sowas, was für mich sehr klar so in diesem Indie-Arthouse-Bereich verankert ist. So, wenn wir an Raumschiff denken wir halt schon so an Filme, wo du siehst verschiedene Decks und du siehst die Brücke und was nicht alles. Und das besteht im Grunde aus einem Gang. So, wir sehen einfach nicht viel mehr als einen Gang und ein, 2 Zimmerchen, wo sie halt entweder, keine Ahnung, die Leute befruchtet oder wir sehen diese komische Fuckbox. Das ist im Grunde auch nur ein kleiner, dunkler Quader. Und so, es ist überhaupt nicht so, wie normalerweise in so Science-Fiction-Filmen, die in der Zukunft spielen, sind es halt immer so, keine Ahnung, es ist viel mit Weiß und viel so ein bisschen militärisch, fast schon so. Große edel, offene Fenster. Genau, und verchromt und was nicht alles. Also halt super schick oder sehr funktional, aber halt mit einem Stil. Und das hat überhaupt keinen Stil, finde ich. Das ist so richtig. Das ganze Raumschiff ist einfach ein Quader. Also, ja, genau. Also auch eine Form, die eigentlich keinen Sinn macht erstmal. Das habe ich lustigerweise gestern gelesen, dass sie irgendwie meinte, sie hat sich dann ein bisschen informiert und irgendwie hat ihr erklärt, dass nach unserem Sonnensystem gibt es diese Logik von Aerodynamik gar nicht mehr. Und dann ist es egal, was für eine Form das hat. Und deswegen kann es dann ruhig ein Kubus sein, weil dann muss es nicht mehr raketenformartig aussehen, weil es braucht nur irgendeine Art von Energiequelle, es muss nur leicht angetrieben werden und es kann sich dann auf jeden Fall fortbewegen. Dann bewegt sich immer in der Geschwindigkeit weiter. Genau. Und deswegen, generell, das Design ist alles auch nicht so fokussiert. In vielen Science-Fiction-Filmen, glaube ich, macht man sich da mehr Gedanken drum als hier. Hier ist es eigentlich so, klar, es ist nicht willkürlich, aber so auch die Outfits von den Leuten. So, also die haben halt alle so rote Anzüge an. Klar, es erinnert so an Knastis oder auch, so. Gerade auch diese, also das Raumschiff erinnert halt an so eine Zelle. Ja, oder eben so ein Knastgebäude, einfach grau und eckig. Also das soll, glaube ich, da schon sich auch widerspiegeln. Genau, aber halt aber nicht so verspielt, sage ich mal, im Sinne von, keine Ahnung, wenn ich mir andere Sachen anschaue, wie, oder auch bei Interstellar, so da, das soll ja auch realistisch aussehen, aber alles hat so ein, da gibt es Leute, die wahrscheinlich das so monatelang designt haben. Und ich glaube, hier hat man wirklich versucht, eher das so auf eine emotionale Ebene zu gestalten, anstatt dass es irgendwie unbedingt realistisch oder logisch aussehen muss. Sondern es sieht unfassbar deprimierend immer aus, da drin zu sein. Es ist ein Gang und es ist alles nie so richtig hell auch da drin. Weil sonst ist ja auch immer so in den Raumschiffen alles so sehr hell, und um Tageslicht vielleicht zu simulieren. Und hier ist es gar nicht so. Hier ist es eigentlich die größte Zeit immer so Schummerlicht oder dann ganz komische Farbtöne, alles ist blau oder alles ist rot oder keine Ahnung. Aber halt überhaupt kein natürliches Lebensumfeld. Also man würde allein deswegen schon wahnsinnig werden. Das Einzige, was es irgendwie gibt, ist halt dieser Garten. Genau, das ist das eine, stimmt. Das ist der eine, ja, wirklich wie das Paradies. Das ist der eine Ort, wo alles schön ist. Die Oase, wo man sich hinflüchtet, wo dann auch Andre 3000 dann irgendwann ja übernachtet, weil ihm das andere alles zu viel ist, ist zu viechig, es stinkt und so, sagen sie. Und irgendwann, als er irgendwie sieht, dass alles keinen Sinn mehr hat, dann entscheidet er sich auch dafür, dort zu sterben. Einfach, er legt sich einfach hin, zieht seine Schuhe aus und bleibt liegen. Ja, genau. Dann geht es einfach zu Ende. Das wird auch nicht. Also das ist generell so ein paar Sachen, die werden nicht erklärt. Aber für mich muss auch nicht alles erklärt werden, wenn ich mir denken kann, wo es hingeht. Also ich muss nicht sehen, wie genau der stirbt. Aber dass der halt irgendwann keinen Bock mehr hat. Vielleicht hat er sich auch umgebracht. Aber es ist eigentlich egal. Also, dass der halt spätestens dann, wenn diese Mission ja ein bisschen als gescheitert gilt, so, dass der dann auch keinen Sinn darin sieht, da jetzt irgendwie weiterzumachen. Vor allem, wenn dann sich ja auch die Ärztin umbringt. Die eine, die vielleicht ein höheres technisches Verständnis hätte. Und die Pilotin tot ist. Ja, Pilotin ist tot. Und aber eben, sie sind eigentlich den ganzen Film alle so nihilistisch und so lebensmüde, auch wenn es eigentlich alles noch richtig läuft. Ja, stell dir mal vor, er hat gesagt, die sind schon 4 Jahre unterwegs. Dann plötzlich kommt im High Life der Downfall, wo plötzlich alle halt crazy sind und sich umbringen und keiner tickt mehr normal auf diesem einen Punkt und sie haben noch mindestens 4 Jahre vor sich auf der geplanten Route. Mhm. Und es ist doch auch so eine Auswegslosigkeit und du musst doch irgendwann auch durchdrehen. Sie haben da, wie schon gesagt, sie haben absolut keine Beschäftigungsmöglichkeiten und Hobbys, keine Zwischenmenschlichkeit irgendwie. Das ist ja auch ein, also das braucht man ja auch einfach als Mensch. Also da wirst du auch irgendwie irgendwann wahnsinnig wahrscheinlich. Ja, und auch so ein richtig, eben so einen Sinn haben sie halt. Also klar, sie wissen, sie sollen da hinfahren, aber es ist nicht selbstgewähltes Ziel. Es ist, die Selbstbestimmtheit ist ja eh komplett weg. Dementsprechend auch egal, ob du ein Ziel hast, so, das motiviert dich ja nicht mehr. Du bist ja nur da, weil dich jemand im Grunde dazu genötigt hat oder gesagt hat, ja, entweder das oder du stirbst. Ja klar, wählst du dann das, wo du irgendwie noch weiterlebst. Mhm. Auch wenn sie im Grunde so ein bisschen vor sich hin vegetieren. Und auch wenn der eine mal sagt, ja, ich wäre eigentlich gern wieder im Gefängnis. Ja, ja, ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen im Nachhinein so, dass sie vielleicht lieber das auf der Erde zu Ende gebracht hätten, anstatt dort. Aber ja, auf jeden Fall ein Film, der so sehr, die Stimmung ist sehr, sehr drückend, finde ich, sehr, ja, nicht, ja, unangenehm generell, immer durch die Dinge, die passieren. Aber eben, was für mich so ein Kontrapunkt war für den Film oder warum ich jetzt sagen würde, er ist jetzt nicht irgendwie der Oberhammer, ist eben zum einen die Dramaturgie. Für mich macht auch nicht so ganz Sinn, warum die Reihenfolge so gewählt ist, wie sie ist. Also für mich macht es nicht so ganz Sinn. Es ist natürlich sehr stimmungsvoll am Anfang, dass nur er mit diesem Kind da ist und es ist dieses Fragezeichen im Raum, so, hey, was macht der hier? Was ist das hier? Ich finde, das ist der einzige kleine Spannungsbogen, aber den es gibt. Dass du das schon, erfahren möchtest, wie ist es jetzt so gekommen? Weil ab dem ersten Flashback weißt du ja, okay, es muss irgendwo hinführen jetzt. Ab hier geht es nicht weiter, sondern es geht ab hier zurück, um die Geschichte zu erfahren. Ja. Und ich finde, das war schon der einzige kleine, wo ich mir dachte, okay, wie ist es passiert und was ist mit den anderen passiert? Warum wirft er sie jetzt alle aus dem Raumschiff? Mhm. Warum sind sie tot? Aber das wird halt eben relativ schnell klar und ab dann passieren einfach nur noch Dinge, ohne dass du weißt, warum, wo soll das jetzt hinführen? Okay, sie werden wohl alle sterben. Das ist halt das. Dadurch, dass wir ja von Anfang an wissen, dass er alleine ist mit dem Kind, erstens wissen wir durch das Kind, okay, irgendwann wird es gelingen, jemanden da schwanger zu kriegen. Und wir wissen aber irgendwie, dass alle aus irgendeinem Grund sterben werden, weil wir die halt auch von Anfang an sehen, die Leichen dann, als er sie rauswirft. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in der traditionellen Reihenfolge irgendwie besser gewesen. Also vielleicht wäre es dann so vorhersehbar. Vielleicht hätte es dann gedacht, ja gut, okay, klar, es ist trotzdem vorhersehbar, dass irgendwas schief geht. Und ich meine, wenn die ganze Zeit versucht, Leute schwanger zu kriegen, dann wird es ja auch irgendwann auf irgendwas hinauslaufen zumindest, diese Plotline. Deswegen vielleicht wäre es auch nicht spannender, wenn wir es nicht von Anfang an gewusst hätten. Aber ich habe halt auch kein Argument dafür gefunden, außer dass wir halt so die ersten 20 Minuten es relativ interessant finden, weil wir nicht wissen, wo es hingeht oder was dieser Film überhaupt soll oder worum es überhaupt geht. Aber abgesehen davon war für mich nicht ganz klar, warum die Reihenfolge so durchgemischt ist, also warum man das hier so gewählt hat. Das ist ja dann auch eher im Schnitt dann so entstanden. Vielleicht hat man ja auch im Nachhinein erst entschieden, okay, lass das mal alles so ein bisschen ändern, ein bisschen kryptischer machen. Vielleicht fanden sie es nochmal zu langweilig. Ja, eben, vielleicht ist es das. Also vielleicht wäre es auch dann, vielleicht hätte es sich dann zu sehr gezogen, weil man halt so, ja, die ganze Zeit darauf wartet, dass doch endlich irgendwie was passiert. Und so ist es vielleicht, wir wissen die ganze Zeit, es wird auf jeden Fall was passieren. Und vielleicht kann man deswegen umso mehr sich dann einfach nur auf diese Stimmung einlassen vielleicht. Dadurch, dass man nicht diese Erwartungshaltung hat. Also eben langweilig fand ich ihn ja nicht. Es ist nur so, ich habe nur die Entscheidung nicht verstanden. Weil die Bilder halt immer so gewaltig waren. Also ob es jetzt eben schockierend gerade war oder ob der schöne Weltraum uns ja auch oft gezeigt wurde. Aber gar nicht, so oft finde ich gar nicht. Ne? Im Verhältnis dafür, wenn du sagst, das war schon wahrscheinlich ein 2-Stunden-Film, nehme ich an. Und wir haben schon ein, zwei Szenen, die besonders toll dann sind, die besonders schön gestaltet sind. So, ich glaube, gerade dann, als sie ja die eine künstlich befruchtet. Aber das fand ich so billig, muss ich sagen. Das war wirklich die einzige Szene, die mir nicht gefallen hat. Dann haben wir einen Weltraumnebel gesehen, der die Form von einer Frau hatte. Oh mein Gott. Also ja, das come on. Klar, das auf jeden Fall. Aber ich fand, trotzdem fand ich es optisch schön gemacht. Also klar, die Metapher ist super eindeutig. Die Metapher ist nicht. Aber da dachte ich mir schon wieder, okay, ich bin doch nicht minder bemittelt. Komm, ist schon klar, dass es jetzt wohl funktioniert hat. Hättest du es lieber gehabt, dass der Film dich abhängt und du denkst, oh leck, ich blicke hier gar nicht durch. Ja, auch nicht ganz, aber so ein paar Sachen fand ich, waren einfach so zu gewollt irgendwie. Ja, ich glaube, das alles, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das wieder auch mit dem eigenen Erfahrungsschatz schon zu tun hat und vielleicht du einfach an gewisse Dinge schon ein bisschen mehr gewöhnt bist und die auch kennst. Und anderen geht es vielleicht immer so, dass die den ganzen Film von, also das, was wir jetzt so ein bisschen gerade für uns selbst erarbeitet haben mit diesem Animalischen und Tierhaften, wenn im Film ist mir das ja auch nicht aufgefallen, aber vielleicht wäre für andere auch das schon die ganze Zeit super plakativ gewesen. Und ich habe das eher so eben drüber nachdenken, so im Nachhinein so gemerkt, woran erinnert mich denn das, was ist denn das jetzt genau? Und ich finde es immer gut, wenn es ein Film trotzdem schafft, dass ich in der, also dass die Stimmung sich auf mich überträgt und ich also mich nicht gelangweilt habe und trotzdem auch die ganze Zeit so, ja, deprimiert war von dem, wie es denen da geht. Das hat er auf jeden Fall hingekriegt, auch wenn die Story an sich nicht versucht hat, uns emotional abzuholen, finde ich. So, wir haben ja nicht mit ihm mitgefiebert oder ich zumindest nicht, hatte jetzt nicht den Eindruck, oh Gott, ja, hoffentlich schafft Monty das und das, sondern es war eher so ein, ja, wie so ein Protokoll. Wir sehen so einzelne Ereignisse, das hätte man auch so aus Überwachungskameras Perspektive sehen können und es wäre ähnlich emotional gewesen, weil es war so, ja, ja gut, klar, jetzt macht er das, jetzt kümmert er sich wieder um den Garten. Es war auch nicht chronologisch, also es waren ja wirklich einzelne Flashbacks von einzelnen Ausschnitten aus Geschichten, wie so ein Tagebuch. Es kriegt auch nicht jede Figur eine Backstory dann letzten Endes, obwohl das irgendwie vielleicht ganz interessant gewesen wäre zu wissen, was muss man tun, um da hinzukommen. Ich meine, er hat scheinbar als Kind schon ein anderes Kind umgebracht. Das also das etabliert halt auch diese Welt schon, dafür wirst du wohl lebenslänglich sitzen, dass du als Kind was machst, also okay, das nehmen wir halt einfach so hin, aber es wäre schon interessant gewesen, wie variieren diese Verbrechen, die die Leute begangen haben. Die Ärztin hat ja, das erfahren wir auch leider nur, finde ich, viel zu wenig irgendwie, weshalb sie auch von diesen Kindern besessen ist. Sie hat wohl ihre Kinder alle selber umgebracht. Ja, genau, ihre Kinder und ihren Mann, glaube ich. Und ihren Mann, obwohl sie, also sie wird ja gefragt, ob sie das wirklich gemacht hat von einer Patientin und sie gesteht dann, ja, das mit dem Mann, das stimmt. Mhm. Also wir wissen nicht, finde ich, ob das mit den Kindern wirklich so gewesen ist und vielleicht macht sie das auch nur fertig, dass ihr das so unterstellt wird und deswegen möchte sie unbedingt, dass es klappt mit den Kindern. Sie ist ja auch überglücklich, als sie dann dieses eine Baby hat, das überlebt hat und für sie ist dann auch so alles geschafft, wofür sie noch gelebt hat. Sie bringt sich ja dann um. Ja. Also vielleicht... sie betont aber halt irgendwann, glaube ich, auch mal, sagt sie, glaube ich, den Satz, der so ein bisschen komisch auch auf mich wirkte, weil es so gewollt, das war für mich sehr gewollt, dieses, ja, ich bin der Einzige hier, der wirklich ein heftiges Verbrechen begangen hat. Ihr seid ja alle nur Gauner und... Aber da fühlt sie sich richtig geil bei, als sie den... Ja, sagt, gell? Sie das, läuft das durch den Raum, komisch, wie so der größte Macho, ja, ich bin die Einzige, die wirklich ein Verbrechen begangen hat. Was ist denn das für ein evil Monolog, den du dir da zurecht bastelst? Und dann, aber in der anderen Szene sagt sie wieder, ja, keiner ist für mich da, um mit mir, also um mir da durchzuhelfen, also sie ist auch wirklich nicht ganz sauber, glaube ich. Nee, das auf jeden Fall, ich glaube, die sind alle nicht ganz sauber. Das eben eindeutig ist sie ja auch eine Straftäterin. Das wirkt am Anfang anders, weil sie auch anders gekleidet ist als die anderen Figuren. Sie hat halt irgendwie Macht über die Figuren, deswegen sieht sie erst aus wie so ein bisschen so ein Wärter. Eben, und sie hat halt wahrscheinlich ein Wissen, was so wichtig war, warum sie die da irgendwie an Bord kriegen mussten, klar, weil sie halt das Medizinische alles kann. Ja gut, und ihre Mission war halt, wenn sie das Schwarze Loch, denke ich mal, also wenn das wirklich geschafft sein sollte, diese Mission, dass sie dann halt da weiterleben können und Nachkommen haben, aber dass sie irgendwie Leute verkuppelt miteinander, die Idee kam ihr wohl auch nicht. Also. Nee, oder war scheinbar auch nie, stand nie zur Debatte. Also wir erfahren ja auch nie, was mit der Erde passiert ist, so, weil es für mich hat es schon so ein bisschen so geklungen, als wenn auf der Erde generell alles ziemlich abgefuckt sein muss, weil sonst, warum sonst müssten wir andere Energiequellen finden? Also irgendwas muss ja auf der Erde passieren. Ja, also schon irgendwie so nahe Future-Dystopie irgendwie. Ja, also wahrscheinlich ist in Interviews hat sie dann gemeint, die Regisseurin, habe ich gestern gelesen, aber das beziehe ich nicht in das ein, was ich dann von dem Film wirklich gehalten habe. Aber sie meinte so, ja, also auf der Erde ist wahrscheinlich alles ziemlich kaputt. Also es macht auch keinen Sinn, die Figuren am Ende zur Erde zurückzubringen, weil da ist nichts Lebenswertes mehr für diese Figuren. Okay. Und aber ich fand trotzdem das Ende zum Beispiel nicht 100% depressiv. So, also es bleibt ja offen, ein bisschen was mit ihnen passiert. Ja. Für mich war das nicht eindeutig ein Suizid, was die beiden begehen am Ende. Gerade durch dieses komische helle Licht, was wir dann sehen, obwohl sie ja eigentlich ein schwarzes Loch und alles so ins Nichts eigentlich abgleiten. Und dann wird es ja eigentlich so ein schönes, warmes Licht erstmal, so ein Sonnenlicht und dann wird es ja komplett weiß sogar. Und ich fand das Ende gut gewählt. Das ist so ein bisschen Geschmackssache sicher, ob man das gut findet. Aber ich hätte mir kein besseres Ende vorstellen können ab dem Zeitpunkt. So, und sie hätten sich irgendwo drauf einigen müssen. Eben, wir hätten auch zeigen können, dass er immer älter wird und seine Tochter dann so ein bisschen das alles... Das sah auch ein bisschen aus wie so ein Auge, das sich öffnet. Also ist vorsichtig und dann ganz so, oh, wir leben ja noch. Also es war irgendwie schon positiv auf jeden Fall. Auch dadurch, dass sie ja diesen kurzen Dialog hatten, wollen wir diesen Schritt gehen und sie sagt ja... Das ist, finde ich, auch interessant mit der Übersetzung, oder? Das habe ich auch gestern gelesen, dass sie gesagt hat, weil manche eben so dachten, ja, das ist ja voll deprimierend, die gehen in den Untergang. Und dann meinte sie, nee, für sie ist das gar nicht eindeutig. Sie hat nämlich sich ganz bewusst überlegt, dass die im Englischen sagt ja zu ihr, shall we? Und das ist so, für sie ist das so der Satz, den sagt man so, shall we dance? So, das ist dieses, ja, darf ich um diesen Satz bitten? Genau, darf ich bitten? Das war für sie ganz wichtig, dass der Dialog an der Stelle so steht. Das ist nicht so ein... Ja, sollen wir in den Untergang jetzt gehen? Achso, nee, das fand ich überhaupt nicht. Fand ich eben auch nicht. Ja, sie haben ja auch gelächelt und waren total, also einfach zusammen und glücklich in dem Moment, dass sie da... Eben, für mich war das nicht eindeutig, worauf das vielleicht... Eben, vielleicht ist es auch das, dass die am Ende keinen Raumanzug haben. Vielleicht haben sie dann eine andere Ebene. Ja, und Willow, ich weiß nicht, wie viel die wusste. Die hat anscheinend krasses Wissen über die Erde auch, obwohl sie ja da nie war. Und meinte, hat auch irgendwie gesagt, ja, ich glaube schon, dass wir dort überleben, weil... Und dann hat sie irgendwas erklärt, also... Ich fand das total positiv, ehrlich gesagt. Ja, eben. Also ich fand auch, dass der Film einen mit einem guten Gefühl entlassen hat, auch wenn wenn die Hauptzeit des Films immer darauf verwendet wurde, alles ist scheiße und die Figuren sind am Arsch und die haben auch nichts mehr Bock und es hat auch keinen Sinn mehr, was sie da tun. Es war eine kleine Belohnung, auf jeden Fall farblich gesehen. Genau, also wie gesagt, für mich auch kein perfekter Film, aber ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben, gerade weil er eine interessante Art hat, das zu erzählen und eben auch die Story selber jetzt für mich nicht irgendwie abgedroschen war oder so. Und klar, unangenehm, verstörend an manchen Stellen, aber ja. Einfach, ich kann ihn nur mit ambivalent beschreiben irgendwie. Mhm. Er ist alles gleichzeitig irgendwie. Nee, klar. Also, eben, und er ist auch nicht eben. Gleichzeitig super schön anzuschauen, obwohl er dann das Schrecklichste ist, was ich nicht sehen wollte. Also. Ja, das ist ja auch generell so ein bisschen bei so, sag ich mal, so Kunstfilmen oder so, dass ja manchmal auch was schön ist, obwohl es eigentlich vielleicht sogar abstoßend wäre oder verstörend. Aber es ist, geht ja trotzdem eine Faszination von solchen Sachen aus. Wir haben über die eine Szene noch gar nicht geredet in der Box. Inwiefern ihre Szene? Ihre Szene, die war so lang. Ja, also, das war wirklich die längste Szene am Stück und das war einfach auch nur unangenehm irgendwie, finde ich. Ja, wahrscheinlich wieder dieser Tabubruch, so dass Sexualität es ist nichts Intimes, sondern wir sehen das die ganze Zeit. Also man ist ja ein bisschen wie so ein Voyeur in dem Film. Also das ist am Anfang mit dem nackten Kind schon so. Und ich glaube auch, das ist, glaube ich, wieder nur so ein Beispiel für sowas, dass man in der Stelle auch wieder das Gefühl hat, das ist eigentlich was Intimes, so das ist ja ihre Sexualität, es geht ja sonst niemandem was an. Und trotzdem sehen wir es sehr explizit so, also eben, es dauert sehr lang. Die rastet ja auch völlig aus irgendwie. Also die Maschine, ich fand die Backbox mega lustig. Das war echt so eine Stelle, die vielleicht irgendwie auch stimmungsmäßig. Das war der erste What-the-fuck-Moment. Ja, da dachte ich für mich auch so, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig im deep, weirden Sci-Fi, weil eben, also da das so zu thematisieren, ich habe dann im Nachhinein mit irgendwem auf unserem Heimweg dann gesprochen, dass das aber wahrscheinlich logisch wäre, das ist eine logische Frage, die sich, glaube ich, wirklich sofort stellen würde, sobald wir Weltraumreisen hätten, die so lange dauern. Weil unsere Astronauten sind ja immer nur, maximal 3 Monate im All, glaube ich, ist, glaube ich, das längste, auf der ISS und so. Ich glaube, da war jetzt neulich ja dieser Deutsche auch wieder. Und ich glaube, 3 Monate war der. Und ich glaube, das ist so ein Zeitraum, den man vielleicht auch psychologisch für sinnvoll hält. Weil irgendwann, selbst wenn du mit anderen Menschen dort bist, du hast ja trotzdem irgendwie einen Verzicht von deinem normalen Umfeld, von deinem normalen. Du hast nicht dein Sonnenlicht, das dich morgens in der Form weckt und sowas. Deine Nahrung, es ist ja alles irgendwie belastend. Und dann, ich glaube schon, sobald wir sagen würden, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Expedition zum Mars, würde man sich sofort überlegen, also entweder schicken wir da Pärchen hin, weil, keine Ahnung, die sind dann eben, dann haben die einander und so. Ja. Oder es würde wahrscheinlich schon sofort man sich überlegen, okay, wie machen wir das denn so mit der Selbstbefriedigung irgendwie, wie machen wir das denn ästhetisch oder dezent genug für die Astronauten, damit sich jeder so ein bisschen zurückziehen kann. Das glaube ich, also das wäre auf jeden Fall eine Frage, die sich dann stellen. Dezent war es auf jeden Fall nicht. Nee, eben, das, also auch mit dieser Flüssigkeit, die da raus. Also das war ja wohl wie so eine Waschanlage. Hat sich ja danach so über diesen Sitz, auf dem sie dann war, so gelegt. Und ich habe mich gefragt, hey, die kriegen nach einem ganzen Workout, die müssen ja ihr Pipi da in Wasser wieder umwandeln. Ja, stimmt, genau. Krasse Vorgänge. Da wird 5-mal diese Maschine gezeigt, die dann Grey Water to White Water macht so. Und dann kriegen die so einen ganz kleinen Schluck Wasser. Und diese Maschine, die, keine Ahnung, wie viele Liter da rauslaufen, wo kriegen die das her? Aber sie können ja nicht das Gleiche nochmal nehmen, aber es muss ja irgendwie sauber sein. Also, nee, das erklärt der Film halt auch nicht. Nee, das ist ja, glaube ich, auch völlig egal an der Stelle. Also die Fuckbox ist einfach nur so, okay, es geht hier eben wieder so eine klassische Szene. So technisch erklären kann man die nicht, aber es geht eher darum, was das emotional darstellen soll oder wie das diese Figuren darstellen soll, dass die eben mit welcher Gleichgültigkeit sie auch das darüber reden. Es ist nichts Persönliches oder sowas, sondern macht man halt. Und eben, es ist halt, also auch wenn ihre Szene lang ist, hat es ja nichts Sinnliches im Sinn. Es ist ja nicht erotisch. Findest du nicht? Finde ich nicht so richtig. Also es geht sicher um Sexualität, aber ich finde nicht. Und ich finde jetzt, dass generell die Schauspielerin zum Beispiel ist ein Mensch, der, also ich finde, Juliette Binoche an sich ist ein attraktiver Mensch. Und also auch in anderen Filmen, wo ich die schon gesehen habe, ich glaube, Chocolat kennen die meisten mit dir. Ich habe gerade überlegt, was du mit Johnny Depp. Das spielt in so einem französischen Dörflein. Es tut mir leid, Trino, ich bin nicht so ganz. Der ist schon auch echt ein paar Jahre alt, aber es geht, glaube ich, darum, dass es so eine Love Story zwischen ihr und Johnny Depp und. Also, ich kenne den Namen von dem Film, aber ich. Nee. Sie produziert Schokolade, die, glaube ich, die Männer oder halt generell die Leute super horny macht und so verliebt macht. Und das ist, glaube ich, so ihre bekannteste Rolle im Mainstream. So, diese Rolle, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber. Ja, aber ich finde. Diese Szene war so ein bisschen, wie ich mir so einen französischen Porno vorstellen würde. Ja, generell. So ziemlich weird irgendwie. Also es wurde ja auch ganz viel Nahaufnahmen auf ihren Körper gelegt. Ja, aber irgendwie schon auf jeden Fall erotisch, finde ich. Und ich finde, es hatte auch eine ganz besondere Stimmung in dieser Box, weil du hast nie Wände gesehen während dieser Szene. Deswegen fand ich, es war halt der Realität. Es war so frei irgendwie. Ja, genau, aber es war so, keine Ahnung, es es hätte auch eine Metapher für irgendwas sein können, ja, in dem Moment. Also eben vielleicht schon erotisch, aber nicht pornografisch. Vielleicht ist es das, was man unterscheiden muss, weil eben es hatte nicht sowas, also es war zwar unangebracht, dem so nahe zu sein, weil so eben, das ist ja irgendein Mensch, der da seine Sexualität auslebt und wir kennen den Menschen ja nicht wirklich. Und eben, dass die Kamera so extrem nah dran ist, so ist eben, teilweise ist es nur ein Ausschnitt von ihrem Körper, man erkennt manchmal gar nicht so ganz. Man hat auch diese Narbe gesehen, ich weiß nicht, was das war. Das glaube ich war, ist das eine Kaiserschnitt? Ja, es sah so aus. Also keine Ahnung, aber ich glaube, hätte ich auch gedacht. Also ich glaube schon, dass es darauf anspielen soll. Mit dem irgendwie sagt ja später auch die eine zu ihr, was sagt die, irgendwie, dass sie so eine Plastikmuschi hat oder genau, so. Sagt sie zu ihr, das wurde auch irgendwie nicht erklärt. Vielleicht hat sie auch, ich habe schon überlegt, ob sie ihre Kinder selber, also dieses, ich habe meine Kinder getötet, vielleicht hat sie auch selber sehr rudimentär abgetrieben. Ja, oder sie hat halt Fehlgeburten gehabt, keine Ahnung. Ja. Also deswegen, wie gesagt, sie hat es nicht bestätigt, dass sie erstickt hat. Ja, gut, also die Sexualität steht schon im Vorderraum, aber es ist nicht wie bei anderen Filmen, wenn du jetzt bewusst was sexy inszenieren würdest, würde ich sagen. Also es ist nicht sexy, genau, es ist erotisch, es ist, aber nicht genau, sexy. Genau, es ist. Klar, sie lebt es da aus und logischerweise, sie ist nackt und alles und so. Es ist auch nicht, also offensichtlich nicht, um dem Zuschauer zu gefallen, sondern es ist nur für sie selbst in dem Moment. Und da ist sie isoliert, das stimmt schon. Das ist völlig keine, der Raum löst sich auf und so. Sie ist isoliert, aber irgendwie auch frei in dem Moment, finde ich, durch das Fehlen der Wände. Ja. Es ist einfach nur schwarz, wie so das im Weltall um sie herum, einfach frei. Und dann kommt sie raus und dann ist sie wieder in dem gleichen Gang wie immer, mit den gleichen Leuten wie immer. Mein Gott, das ist... Richtig, richtig eigenartig. Ja, ich weiß nicht, sonst so viel mehr ist bei mir eigentlich nicht auf der Liste gestanden, wo ich dachte, was ich von dem Film gehalten habe oder so. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, okay, es war halt so, du hast es bereut, ihn gesehen zu haben oder Nee, also mir fällt jetzt auch gar nichts mehr auf, was ich noch hätte besprechen wollen. Mhm. Ich habe dir ja gestern, wir raten ja immer die Filme, die wir alle zusammen schauen. Mhm, stimmt, das wäre der Note. Ich habe noch meine Wertung noch nicht abgegeben und ich wollte jetzt auch noch bis zum Podcast warten. Mhm. Ich hatte erst, fand ich ihn richtig scheiße, als ich rausgekommen bin. Das glaube ich ging den meisten. So einfach, weil ich so schockiert war und dann dachte ich, okay, Moment, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Denk nochmal drüber nach, wie du den Film, also welche einzelnen Szenen du wie betrachtest. Und ich finde, man kann auch nicht sagen, ja, nur weil er sich was traut, ist es ein guter Film, weil ein guter Film muss sich nicht zwingend was trauen oder zwingend Brutalität oder sowas zeigen. Ja. Aber in dem Film war es halt eindeutig ein Kern der ganzen Story irgendwie, also es ging auch darum und es war nicht nur irgendwie dabei. Mhm. Ich bin ja eh immer sehr sparsam mit Punkten, glaube ich. Ich glaube, eine 10 habe ich tatsächlich noch nie vergeben. Aber du hast auch schon Filme sehr gut gefunden. Ich habe auch schon Filme sehr gut gefunden. Du bist jetzt kein, also das ist ja immer ganz, ganz witzig mit dir, dass du eben, deswegen finde ich es immer lustig, wenn wir aufnehmen, weil du ja bist ja kein Mensch, der per se negativ was sieht oder so. Also das bist du ja auch als Person nicht. Deswegen, das klingt jetzt so anders vom Verhältnis, wenn du sagst, du bist sparsam mit Punkten, aber du zerreißt Sachen auch eigentlich nie. Egal, ob außer es ein Film in Follows. Ja, stimmt, in Follows habt ihr euch alle sehr schlecht abgeschnitten, das stimmt. Aber das war eben, wir haben es nicht im Kino geschaut. Das wäre vielleicht was völlig anderes gewesen. Vielleicht sind sie, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film, eben, man sollte den nicht so nebenbei laufen lassen. Weil ich glaub, dann ist er einfach nur langweilig, genau, kann ich mir vorstellen. Genau, das auch. Dann ist es einfach nur so, ja, oh. Oder dann ist man mal kurz schockiert, wenn so die Fuckbox-Szene kommt oder die Vergewaltigung, ist man dann so kurz wachgerüttelt, aber dann wird sich der Film nicht erschließen, glaube ich. Ja. Also ich schwanke so zwischen, ich glaube, ich bin bei 6,5. Ja, ich bin auch in der Richtung eben, weil es gibt genug Sachen, wo ich sage von, also eben, ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht nochmal sehen müssen. Genau. So, das war so ein Experiment oder so. Wir haben uns auf diese Reise begeben, sind ins schwarze Loch gefallen und gut ist. Es ist ein bisschen wirklich wie, wenn man auf eine sehr experimentelle Achterbahnfahrt gehen würde, so manchmal bei solchen Filmen, denke ich mir. Ich will das nicht nochmal machen, weil mir würde schlecht werden, aber hey, war schon cool, das gemacht zu haben. Es war interessant. So. Ja, genau. Ja. Also es war schon eine Erfahrung trotzdem. Und das, glaube ich, Chiara hat das, glaube ich, auch nach dem Film gesagt. Sie fand ihn jetzt auch nicht super gut oder sowas, aber sie hat auch gesagt, auf jeden Fall hat er sie nicht kalt gelassen. Und sobald ein Film dich in irgendeiner Art und Weise berührt oder dich beschäftigt, dann hat er ja auf jeden Fall schon, also dann hat er ja auf jeden Fall irgendwas erreicht. Er hat es geschafft. Also eben, die schlimmsten Filme für mich, oder die schlechtesten sind für mich die, wo ich mir denke, oh, ich hätte den auch gar nicht sehen müssen. Die sind da nicht mal schlecht gemacht oder so. Da kann ich nicht mal sagen, oh, technisch jetzt irgendwie das und das und das war doof, sondern eher so dieses Meh. So, wenn ich gar keine Meinung dazu habe, wenn der Film mich weder berührt hat, noch mich unterhalten hat, sondern einfach so, ja, okay, passt schon. Also waren halt 2 Stunden meines Lebens so. Genau, also was ich bei dem Film auch finde, es ist ja eindeutig nicht, also ganz real, aber es ist trotzdem nicht wie bei Hereditary zum Beispiel, wie sagt man denn? Außer übernatürlich. Übernatürlich, ja, genau. Also es ist trotzdem irgendwie real. Also was mal außen vor gelassen, dass die Häftlinge dann ins All geschickt werden, was vielleicht auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, aber wie die Leute miteinander umgehen und vor allem auch diese Vergewaltigung, das ist ja komplett real. Ja. Und das ist halt eine ganz andere Art von Schrecken, als wenn du jetzt sowas siehst mit irgendwelchen Göttern, die dich irgendwie, der besessen ist oder was weiß ich. Das ist dann auch gruselig, aber halt, ja, du denkst, okay, ich bin raus, passt schon, ich bin wieder in der echten Welt. Ja. Aber das ist halt so real, dass es mich deswegen noch weiter beschäftigt hat und ich auch dachte, krass, ist das echt so. Ja, auch wie es geht, die Kamera und so. Es wühlt dich so auf. Eben, es ist nicht deswegen distanziert. Ihm, genau, deswegen muss ich ihm doch so eine relativ gute Bewertung aus meiner Sicht auf jeden Fall geben mit 6,5, weil ich finde, er geht einem halt so nah. Ja, eben. Und eben, es sind interessante Themen drin, über die man nachdenken kann, über die man reden kann. Ich meine, wir reden hier seit einer Stunde über den Film. Also das sagt ja auch, hat ein gewisses Qualitätskriterium, hat das auf jeden Fall. Und eben, also lieber ist er für mich schwer oder anstrengend oder kontrovers oder eben einfach super unterhaltsam, aus welchen Gründen auch immer. Besser eins der Extremas als dieses Mittelding, wo ich mir sage, ja, da habe ich einfach nicht mal eine Meinung zu. Mhm. Und wie du gesagt hast, eben, er ist hart an manchen Stellen, weil eben, hast du eh gemeint, es ist nicht sinnlos. Es ist keine sinnlose Gewalt in dem Film, weil da kann ich auch nichts mit anfangen. Es gibt ja wirklich so, wirklich dieses Splatter-Genre geht ja wirklich in die Richtung oft, dass auch Gewalt so Gewalt wegen dargestellt wird. So bei Tarantino ist manchmal so auf der Grenze auch, wo ich manchmal sage, ich mag die Filme zwar gern, aber manchmal ist seine Gewaltinszenierung zum Beispiel auch, hat keinen Sinn mehr. Also es ist nicht mehr so, es ist dann nur noch eine. Soll halt unterstreichen, wie heftig es ist. Ja, das ist visuell spannend gemacht. Er dachte sich, hey, ist doch interessant, wenn wir das darstellen können, dass Leuten einen Kopf abgehackt noch eine wird. Explosion. Ich bin Tarantino. Ja, nee, das ist Michael Bay ja dann noch viel schlimmer. Aber eben, wenn es so, also es darf auch visuell manchmal nur wirken. Das ist in dem Film ja auch manchmal so, dass manche Sachen rein optisch einfach einen beeindrucken. Aber es sollte irgendwas mit mir machen. Es sollte nicht einfach nur da sein, so. Also das ist, glaube ich, das, was bei Game of Thrones manchmal mein Problem war. Also, dass es manchmal schon unnötig brutal ist, weil ich mir denke, ja gut, das macht für mich die Sache jetzt nicht schlimmer oder emotionaler, nur weil es heftiger dargestellt wird. So. Es gibt wenig Stellen, wo die, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn Joffrey diese Prostituierte umbringt, die aus Winterfell reist. Und das ist ein ganz kurzer Moment nur und das war für mich eine völlig unnötig grafische Darstellung. Sollte halt nochmal zeigen, okay, Joffrey ist jetzt durchgeknallt. Mhm. Aber hier zum Beispiel, als die eine aufs erste schwarze Loch zufliegt und du siehst halt auch irgendwie ihr Kopf platzt. Mhm. Das ist so. Das geht in diese Richtung, ja. Ja, da dachte ich mir auch so, okay, der ist jetzt vielleicht unnötig gewesen, aber irgendwie, sie war auch so wahnsinnig, sie hat ja voll gelacht, als sie darauf zu ist und irgendwie wollte, sie hatte diesen Todeswunsch, also irgendwie wurde das schon auch wieder gerechtfertigt, aber er war schon auch, finde ich, nah an der Grenze teilweise. Ja, das stimmt, das ist auch die eine Szene, wo ich dir recht geben würde, dass die noch am wenigsten konkret auch eine Emotion dann rübergebracht hat. Weil so, es war für uns ja klar, ab dem Zeitpunkt, dass sie sich umbringen will. Und klar, theoretisch hätte ich nicht sehen müssen, wie ihr Kopf da zu Marmelade wird oder so. Aber ja, das ist genau das, was das ist ein gutes Beispiel, das meine ich. So, da hat er ganz nah an dieser Grenze geschabt, wo ich mir denke, sagt es jetzt noch was aus oder ist es jetzt nur noch, hey, guck mal, was wir tricktechnisch machen können. So, das ist dann ein bisschen schwierig. Ja, aber super, dann freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und mich auch. Dass eben der Film, also ich hatte am Anfang, als wir rauskommen, ja wirklich Angst, dass sie jetzt alle so sagen, ich bin boah, sieben nie, Leute. Nie wieder gehen wir in irgendwas, wenn das Christopher vorschlägt, weil das ist ja schrecklich. Und so im Nachhinein hatte ich dann den Eindruck, dass die meisten zumindest schon irgendwas rausziehen konnten und sich nicht gedacht haben, das war jetzt eine komplett unangenehme und sinnlose Erfahrung oder sowas. Ja. Wir konnten noch hier viel noch drüber reden. Ja. Das macht einen guten Film doch aus. Dann danke, dass du wieder mitgemacht hast. Hoffentlich mal schauen, wie oft es noch klappt, wie oft wir es hinkriegen. Jetzt haben wir ja auch theoretisch demnächst relativ viel Stress, aber schauen wir darüber mal. Reden wir nicht. Aber danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Dann, das war's und bis zum nächsten Top-Over-Podcast.